Ein Wettlauf von Matthias MacDonald Bodkin. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein Wettlauf aus Giftmischer und andere Detektivgeschichten von Matthias MacDonald Bodkin. Könnten Sie wohl einen Abstecher nach Irland machen, Herr Beck? Warum nicht? Vielleicht schon heute Abend mit dem Postschiff? Gewiss. Was soll ich denn aber tun, wenn ich drüben bin? Es ist eine peinliche Angelegenheit, sagte der gutherzige Herr Warmington. Lassen Sie mich Ihnen alle Einzelheiten kurz erklären, dann werden Sie selbst am besten beurteilen können, was für Schritte zu tun sind. Warmington war einer der reichsten und angesehensten Rechtsanwälte in London. Ein großer, kräftiger Mann, für gewöhnlich die gute Stunde selbst und der beste Kamerad. Aber heute lag eine düstere Wolke auf seiner so heitern Stirn, und man sah ihm die Unbehaglichkeit und Verlegenheit am Gesicht an, während er, auf den Kaminsims gelehnt, wo an dem schwülen Herbstabend noch kein Feuer brannte, nachdenklich mit seiner schweren goldenen Uhrkette spielte. »Eine peinliche Angelegenheit, Herr Beck«, wiederholte er und tat einen Zug aus dem mit gutem alten Portwein gefüllten Glase, das neben ihm auf dem Kamin stand. »Sie kennen doch meinen Schwager, den Baron Burton.« Beck nickte mit ernster Miene. Er hatte von Baron Burton wenig Vorteilhaftes gehört. »Ja, ja, er hat seiner Familie leider viel Sorge gemacht. Meine Frau erinnert sich noch von ihrer Kinderzeit her an manchen stürmischen Auftritt, der vorfiel, ehe er ins Ausland ging. Nach unserer Heirat habe ich für ihn getan, was in meinen Kräften stand. Es hat leider nur wenig genützt. Er war damals schon ein angehender 50er, aber zügellos wie ein junges Füllen, wenn auch nicht gerade schlecht. Doch wie es so geht, vor 8 Jahren fiel ihm ganz unvermutet ein Glück in den Schoß. Er heiratete eine junge, schöne Erbin, die sich sterblich in den schon ältlichen Tunichgut verliebt hatte. Solange sie lebte, blieb er auf geraden Wegen, und als sie vor etwa 1 Jahr starb, war er trostlos. Wie unbedingt sie ihm vertraut hatte, bewies sie durch ihr Testament, das ihn zum alleinigen Erben ihres Vermögens einsetzte. Sie hinterließ ihm nicht nur alles Geld, sondern auch den Grundbesitz, weil sie fest überzeugt war, dass er für ihr teures Kind, Florence, aufs liebevollste sorgen werde, wie sie schreibt. Zuerst hatte er auch den besten Willen, seine Pflicht zu tun, das muss man ihm lassen. Kaum 2 Wochen nach dem Tod seiner Frau kam er zu mir und bat mich, ihm eine Urkunde aufzusetzen, deren Bestimmungen sich nicht wieder umstoßen ließen. Er wollte sein ganzes Besitztum in Wiltshire, das aus einer Jahresrente von 5.000 Pfund und einem schönen Haus mit Garten besteht, seiner kleinen Tochter verschreiben, während er für sich nur ein mäßiges Einkommen aus dem beweglichen Vermögen seiner Frau zurückbehielt. »Ich kann mich nicht auf mich selbst verlassen, Warmington«, sagte er, »das ist das Kurze und Lange von der Geschichte. Wenn ich Geld habe, streue ich es gleich mit vollen Händen aus.« Natürlich trug ich Sorge, dass das Dokument von so bindender Kraft war, als das Gesetz es irgend zulässt, und Burton unterschrieb es ohne ein Wort der Widerrede. Er schien sein kleines Mädchen wirklich sehr lieb zu haben, es mußte ihn überallhin begleiten, selbst ins Theater nahm er es mit. Meiner Frau, sie ist ihre Tante, ging die Kleine immer im Kopf herum, und da sie meinte, es würde ihr gut tun, eine Weile mit Kindern ihres Alters zusammen zu sein, lud sie sie letztes Jahr zum Weihnachtsfest ein. Sie sollte die Bescherung und alle Freuden der Feiertage mit unseren Kindern teilen. Ihr Vater kam mit ihr von dem Landsitz in Wiltshire nach der Stadt herein und ließ sie bei uns, er selbst wollte jedoch nicht bleiben. Vielleicht war die Einsamkeit schuld, dass der alte Bummlergeist wieder in ihm erwachte. Er nahm seine früheren Gewohnheiten wieder von neuem auf, trieb sich in Winkeltheatern und Tingeltangeln herum, wo er öfters hinter als vor den Kulissen zu finden war. In einer Unglücksstunde machte er bei solcher Gelegenheit die Bekanntschaft von Fräulein Trixie Mordaunt, einer lebenslustigen und zugleich schlauen jungen Dame, die als Stern auf der Varietätenbühne glänzte. Sie werden Fräulein Trixie in rosa Trikot gewiß schon auf allen Plakatsäulen gesehen haben, Herr Beck. Wenn ein Mann, der nahe an 60 ist, sich noch einmal verliebt, so lässt er sich um den Finger wickeln. Das schlaue Geschöpf hatte ihn bald so weit, dass er ihr einen Heiratsantrag machte und verlangte dann einen Ehevertrag, der ihr eine schöne Rente sicherte. Sie hatte ein Auge auf sein Besitztum in Wiltshire geworfen, aber er glaubte, dass er darüber nicht mehr verfügen könne, und ich hütete mich wohl, ihn darüber aufzuklären. Er war ganz außer sich, dass er so töricht gewesen war, das Gut seiner Tochter zu verschreiben. Dadurch war ihm die Möglichkeit geraubt, Fräulein Trixi, der herrlichsten ihres Geschlechts, einen Beweis seiner Verehrung zu geben. Aber Fräulein Trixi zog ihrerseits Erkundigungen bei den Advokaten Sharkey und Snippet ein, den geriebensten Leuten in der ganzen City. Da kam denn natürlich alles zutage, und es dauerte nicht lange, so hatten sie meinen trefflichen Schwager über seine gesetzlichen Befugnisse genau unterrichtet. Wie ich erfahren habe, sind sie augenblicklich damit beschäftigt, den Ehevertrag aufzusetzen und das ganze Besitztum Fräulein Trixi Mordaunt zu verschreiben, aus Anlass ihrer Heirat mit dem Baron Piers Burton. Aber das kann das Gesetz doch unmöglich gestatten, nachdem er es einmal urkundlich an seine Tochter abgetreten hat, sagte Beck. Der Rechtsanwalt lächelte mit überlegener Miene. »Es passt schlecht zu meiner Stellung«, sagte er, »wenn ich mich absprechend über unser Gesetz äußere. Aber dass es recht sonderbare Bestimmungen enthält, lässt sich nicht leugnen. Sehen Sie, die Urkunde zugunsten der kleinen Flora ist nur eine freiwillige Zuwendung, wie man das nennt. Auf freiwillige Zuwendungen legt aber das Gesetz wenig Wert. Ihm gilt natürliche Liebe und Zärtlichkeit nichts im Vergleich zu einem Ehevertrag, und würde er auch mit Trixi Mordaunt geschlossen. Wenn das Besitztum in Wiltshire dieser jungen Dame aus Anlass ihrer Heirat mit dessen Eigentümer zugeschrieben wird, so ist, nach einem alten Erlass aus der Zeit der Königin Elisabeth, die freiwillige Zuwendung an die arme kleine Flora nicht das Pergament wert, worauf sie geschrieben steht. Das ist ja ein recht spitzbübisches Gesetz. »Sie sind nicht der einzige Mensch, der dieser Ansicht ist, Herr Beck. Sie sprechen sich nur etwas kürzer und bündiger aus als der berühmte Lord, der neulich im Oberhaus äußerte, »Es will uns nicht recht einleuchten, dass es mit redlichen Dingen zugehen kann, wenn jemand etwas verkauft, was ihm nicht gehört, und die Kaufsumme für sich behält, und dass ein anderer, der alle Umstände kennt, ihm von Rechts wegen behilflich sein darf, den Eigentümer zu berauben.« Ein solches Verfahren ist für einen Laienverstand schwer begreiflich und hat selbst für den juristisch Denkenden etwas Unbefriedigendes. Aber der Mann wird sich doch nun und nimmermehr auf ein solches Gesetz berufen, um sein eigenes Kind zu berauben, rief Beck. Das steht noch keineswegs fest. Ich glaube, über kurz oder lang wird er es doch tun, wenn sich ihm die Gelegenheit bietet. Einstweilen kämpft sein Gewissen noch gegen seine Vernarrtheit, aber ich fürchte, es wird bald unterliegen. Die schlaue Dirne spielt mit ihm wie der Fischer mit dem Lachs, den er am Haken hält. Sie hat sich in ein Stranddorf an der Westküste von Irland geflüchtet und schwört hoch und heuer, dass sie ihm auch nicht einen Blick gönnen wolle, bis die Urkunde unterschrieben ist. Und wo ist er? Auch in Irland. Der Ort heißt Rathcoole und liegt im Süden. Er kann es nicht aushalten, wenn das Meer zwischen ihm und seiner Göttin fließt, obgleich sie jetzt durch die ganze Breite der Insel voneinander getrennt sind. Täglich fliegen Briefe und Telegramme zwischen ihnen hin und her. Lange wird er nicht mehr widerstehen können, fürchte ich. Was lässt sich denn aber in der Sache tun? In ein Irrenhaus könnte man ihn wohl nicht sperren? Leider nein. Wenn jedermann, dem ein Weib den Kopf verdreht, ins Tollhaus käme, so würden bald mehr Leute eingesperrt als in Freiheit sein. Könnten Sie sich nicht an das edlere Gefühl der jungen Dame wenden? Es ist keins bei ihr vorhanden. »Und das Gesetz haben Sie gegen sich?« »Jawohl, nach seinem jetzigen Wortlaut.« »Dann scheint mir jeder Ausweg verschlossen.« »Doch nicht so ganz. Wenn das Glück uns günstig ist, können wir das Gesetz ändern und der Dame Schach bieten. Ich komme jetzt auf den eigentlichen Kernpunkt der Sache. Dass ich im strengsten Vertrauen zu Ihnen rede, bedarf wohl nicht erst der Erwähnung. Schöpfen unsere Gegner auch nur den leisesten Verdacht, so haben wir das Spiel verloren und können die Karten nur gleich fortwerfen.« Warmington beugte sich zu Beck nieder und sprach unwillkürlich in gedämpftem Ton. »Wir haben in aller Stille, im Hause der Lords, die Aufhebung jenes alten Erlasses aus der Zeit der Königin Elisabeth in Anregung gebracht. Der Großkanzler selbst befürwortet den Antrag. Sobald die königliche Zustimmung erfolgt, ist das Besitztum des Kindes gesichert. Im Oberhaus ist das Gesetz schon auf dem besten Wege, und einer unserer beliebtesten Juristen ist bemüht, es im Unterhaus durchzubringen. Wenn es dort in dritter Lesung angenommen worden ist, so hat der Großkanzler versprochen, uns am folgenden Tage die königliche Zustimmung zu verschaffen. Es handelt sich also darum, was schneller zustande kommt, das Gesetz oder der Erbvertrag. Und der Preis des Wettrennens ist eine Jahresrente von 5.000 Pfund? Ganz richtig. Ich verstehe nur nicht, was ich dabei tun soll. Sie sollen mir den Gefallen tun, sich nach Mount Eagle zu begeben, wo Fräulein Trixie ihr Lager aufgeschlagen hat, um sie im Auge zu behalten, bis unser Geschäft abgemacht ist. Sharky und Snippet haben nämlich scharfe Augen und Ohren und sind verschwiegen wie das Grab. Kein Mensch kann wissen, ob sie Lunte gerochen haben oder nicht. Aber dass sie in fortwährender Verbindung mit Fräulein Trixie stehen, ist sicher. Wenn sie nach Irland gehen, bekommen sie vielleicht dort einen Einblick in die Karten, denn Fräulein Trixie ist ebenso lebhaft und mitteilsam, als jene beiden zugeknüpft sind. Das ist mir nicht klar. Sie brauchen doch bloß ihr eigenes Geheimnis zu bewahren. Das Spiel der anderen zu durchschauen hat für sie keinen Zweck. Doch, doch. Und wir rechnen auf ihre Hilfe. Nicht wahr? Sie werden uns beistehen? Die Kosten kommen gar nicht in Betracht. Wir möchten nur, dass sie... Herein, herein! Ein winziges Händchen hatte angeklopft. Jetzt ging die Wohnstubentür langsam auf und ein kleines, hübsches, etwa 7-jähriges Mädchen erschien auf der Schwelle. Goldene Locken fielen ihr wie eine Mähne über die Schultern, ihre Blauäuglein blitzten schelmisch und reizende Grübchen spielten in den rosigen Wangen. Beim Anblick des fremden Mannes wollte sie die Flucht ergreifen, aber Herr Warmington rief ihr freundlich zu, »Komm nur her, Flora«, worauf sie schüchtern ins Zimmer trat. »Dies ist Ihre Klientin, Herr Beck. Gib dem Herrn ein Händchen, Flora, er will viel für dich tun und dein guter Freund sein.« Ein richtiger Instinkt mochte wohl der süßen kleinen Fee verraten haben, dass Beck alle Kinder lieb hatte. Sie kletterte auf seine Knie und spitzte ihr Mäulchen zu einem Kuss. »Dankeschön«, sagte sie, »nicht wahr, es ist eine große Puppe?« Darauf beschränkte sich offenbar ihr Begriff von Freundschaft. »Ich habe 7 Kinder und einen hübschen Negerjungen«, plauderte sie weiter, »aber gar keine Mama dazu. Weißt du, ich selber habe auch keine Mama, sie ist tot in der Erde und in den Himmel gegangen. Aber Papa wird immer für mich sorgen.« Herr Warmington lächelte gutmütig, während Beck mit seiner großen, starken Hand, die so ungeschickt aussah und doch weicher war als manche Frauenhand, das dichte Goldhaar der Kleinen streichelte. »So, Flora«, sagte ihr Onkel, »jetzt lauf fort und quäle Herrn Beck nicht länger. Du darfst dir eine Traube und 2 Biskuite vom Tisch mitnehmen, Schätzchen. Dann geh und spiele weiter. Mach auch die Tür hübsch hinter dir zu.« Auf der Schwelle wandte sie sich noch einmal um. »Vergiss auch die Mama für meine Kinder nicht«, rief sie Beck mit warnend erhobenem Fingerchen zu. Und tags darauf kam wirklich eine große Puppe für Fräulein Florence Burton aus dem Spielzeugladen an. Die Tür schloss sich hinter dem weißen Kleidchen mit dem blauen Gürtel und dem goldenen Lockenhaar. »Ich will gehen«, sagte Beck entschlossen, »obgleich ich noch nicht weiß, was ich dort nützen kann. Es würde mir Freude machen, wenn ich imstande wäre, der niedlichen Kleinen einen Dienst zu erweisen.« »Die Adresse der betreffenden Dame«, versetzte Warmington hocherfreut, »ist Hotel Royal in Mount Eagle, Grafschaft Clare. Das Hotel liegt dicht am Seestrand und ist etwa 3,5 Meilen von dem Städtchen entfernt. So will ich machen, dass ich noch mit dem Blitzzug fortkomme, der in 3/4 Stunden abfährt. Von morgen an ist meine Adresse Herrn Jerome Bloodsmith, Hotel Royal, Mount Eagle. Schicken Sie mir eine Depesche, wenn Sie etwas zu sagen haben. Ich werde auch telegrafieren.« Nach den ersten Tagen ihrer freiwilligen Verbannung in die Grafschaft Clare fühlte sich Fräulein Trixie Mordaunt recht abgespannt. Die leidenschaftlichen Gefühlsergüsse ihres ältlichen Vertreters fand sie ebenso einförmig als trübselig. 5.000 Pfund im Jahr wären weitaus nicht genug, wenn das ewig so fortgehen sollte«, murmelte das unromantische Fräulein Trixie, während sie den 8 Seiten langen Brief zusammenballte und in den Kamin warf. »Nach der Hochzeit wird's anders werden.« Sie lächelte traumverloren, wenn sie an die lustigen kleinen Soupers dachte, die sie mit ihren Verehrern nach der Vorstellung einzunehmen pflegte. Diese Erinnerung machte ihr den jetzigen Zustand noch unerträglicher. Sie saß im Wohnzimmer in einem großen Lehnstuhl, hatte die Füße heraufgezogen und schaute mit unzufriedenen Blicken auf das blaue Meer hinaus, das sich in breiter Fläche bis zum Horizont ausdehnte. Nichts zu tun und keinen Menschen zur Unterhaltung, das war ihr Unglück. Im Hotel waren einige Prediger abgestiegen und ein reisender Engländer mit seiner steifen Gemahlin nebst drei wohlerzogenen Töchtern, doch diesen war die lebenslustige Trixie in ihrem schicken Radelanzug nur ein Gegenstand des Schreckens und des Abscheus. »Hätte ich nur jemand, der mit mir über die Einfaltspinsel lacht, dann war's noch zum Aushalten«, seufzte sie voller Verzweiflung. Dabei schweiften ihre Blicke von dem Meer, das vor ihr lag, nach dem Tennisplatz zur Linken, und siehe da, das Schicksal hatte ihren Wunsch erfüllt und ihr Flehen sollte erhört werden. Ein junger Mann, dessen auffallender Anzug auf einen Artisten der Spezialitätenbühne schließen ließ, schlenderte mit dem Jackett in der Hand auf dem Platz herum. Die roten und gelben Streifen seiner knapp anliegenden Flanelljacke strahlten in der Mittagssonne, auf seinem flachsfarbenen Haupthaar saß ein rundes Strohhütchen, dessen Band in allen Regenbogenfarben schillerte, ein blonder Schnurrbart verhüllte seinen breiten Mund und aus dem runden Gesicht sprach fade Geistlosigkeit. Fräulein Trixie spürte sogleich eine Seelenverwandtschaft und ihr Herz schlug ihm warm entgegen. 5 Minuten später wanderte sie auch in einem cremefarbenen, kurzen Wollkleide, braunen Schuhen und durchbrochenen seidenen Strümpfen auf dem Tennisplatz umher. Als sie dem jungen Mann dort begegnete, wurde sie ganz verwirrt und warf ihm nur einen schüchternen Blick unter ihren langen Augenwimpern zu, als er es wagte, sie anzureden. Trotzdem waren sie nach ein paar Minuten schon mitten im lebhaftesten Tennisspiel, nach ein paar Stunden nannten sie einander Trix und Jer, als hätten sie sich von klein auf gekannt, und schon nach den ersten Tagen war der Gigerl sterblich verliebt in das muntere Fräulein und folgte seiner Angebeteten überall hin wie eine große Bulldogge. »Er ist ganz nach meinem Geschmack«, schrieb sie an ihre Busenfreundin Myrtle Montmorency vom Apollo-Theater, »fein herausstaffiert, spart sein Geld nicht, ist ein so grüner Junge, wie man sich's kaum vorstellen kann, und ganz vernarrt in mein liebes Ich. Wir amüsieren uns zusammen wie die Götter, zum Entsetzen der alten Duckmäuser hier am Ort. Es kommt aber keiner dabei zu Schaden.« So führte denn Fräulein Trixie ihren Jüngling, wohin sie wollte, und er war glücklich, wenn er ihr dienen und ihrem Wink gehorchen durfte. Sie spielten Tennis miteinander, machten Ausflüge auf dem Fahrrad oder stolzierten zusammen am Seegestade entlang. Es war komisch und dabei fast traurig anzusehen, wie der kräftige junge Mann, der ein so albernes Gesicht machte, wenn seine großen, runden Augen vor Liebe strahlten, sich von der reizenden Theaterprinzessin so gänzlich umgarnen ließ. »Morgen wollen wir zusammen baden gehen«, sagte sie zu ihrem Gefährten, der im Wohnzimmer des Hotels neben ihr auf dem Sofa saß. »Stellen Sie sich doch nicht, als wären Sie eben aus dem Mond gefallen. Für den Schwimmanzug werde ich schon sorgen.« »Na, was gibt's denn schon wieder?« »Herein!« Es war ein Telegramm für Fräulein Mordaunt. Ein Ausruf entfuhr ihren rosigen Lippen, während sie es las, dann zerriss sie ärgerlich das Papier und warf die Stücke in den leeren Torfkasten, der neben dem jetzt unbenützten Kamin stand. »Ach, das hätte ich nicht tun sollen«, rief sie gleich darauf erschrocken, »der alte Sharky hat mir's doch ganz besonders ans Herz gelegt, ich solle vorsichtig sein.« »Holen Sie mir die Fetzen wieder, Jer, Sie sind ja so ein guter Kerl.« Herr Jerome Bloodsmith steckte sofort seinen ganzen Kopf bis zu den Schultern in den Torfkasten, zog ruhig ein altes Telegramm aus der Tasche und riss es, hinter dem Kasten verborgen, in Stücke, ehe er Fräulein Trixies Papierfetzen herausnahm. Sie zündete darauf ein Streichholz an und verbrannte die Stücke, die er ihr gab, in dem leeren Kamin. Eine halbe Stunde später machte Jerome Bloodsmith in seinem Schlafzimmer bei verschlossenen Türen ein Zusammensetzspiel aus dem zerrissenen Telegramm. Als es ausgebreitet auf dem Tisch lag, las er Folgendes: »Entdecke eben, dass Freunde der Kleinen Gesetzesantrag beim Parlament durchbringen, ihren Besitz zu sichern. Hoffe, ihnen Schnippchen zu schlagen. Müssen Erbvertrag beschleunigen. Hat der Alte eingewilligt? Sharky.« Er hatte kaum fertig gelesen, da sah er auch schon Fräulein Trixie auf ihrem Fahrrad über den Rasenplatz vor dem Hotel dahinjagen. Im Nu war er draußen auf seinem Rad und hinter ihr drein. Eine Viertelmeile vor dem Postamt hatte er sie eingeholt. »Machen wir eine Tour zusammen?« fragte er. »Erst muss meine Depesche fort sein. Sie hat Eile, und den Dummköpfen im Hotel könnte ich sie nicht anvertrauen.« »Warum haben Sie mich nicht geschickt?« »Sie waren verschwunden. Ich dachte, Sie hätten sich schlafen gelegt.« »Na, jetzt bin ich jedenfalls hier, also ist's einerlei.« Behende glitt sie vor dem Postamt von ihrem Rat herunter und trat ins Telegraphenbüro, während Jerome Bloodsmith dienstfertig an der offenen Tür bei den Fahrrädern stehen blieb. Der Telegraph war noch einer von den alten Apparaten, die durch gewissenhaftes Ticken die Buchstaben der Depesche angeben. Dass Jerome Bloodsmith dies Ticken verstand, war eines seiner vielen Talente, durch die er sich in einem anderen Lebensberuf auszeichnete. So hörte er denn die Botschaft heraus, die lautete: »Sharkey und Snippet, Rechtsanwälte, London. Schicken Sie Erbvertrag umgehend. Der Alte hat versprochen zu unterschreiben. Mordant.« Als die Drahtantwort abgeschickt war und Fräulein Trixie zum Büro hinaussegelte, stand ihr Verehrer draußen in stummer Bewunderung. Sie wollte sich ausschütten vor Lachen über sein einfältiges Gesicht und tat in ihrer übermütigen Laune, als wollte sie ihm mit der Fußspitze sein Strohhütchen vom Kopfe stoßen, was ihr ein leichtes gewesen wäre. »Haha, Jer, Sie Mondkalb, sperren Sie doch nicht so den Schnabel auf, sonst halten die Leute am Ende ihren Mund für den Briefkasten.« Als sie zusammen den Abhang hinabradelten, fiel Herrn Bloodsmith plötzlich etwas ein. »Donnerwetter, ich wollte ja auch ein Telegramm vom Stapel lassen«, rief er. »Bitte, fahren Sie langsam, Trix, in einer Minute bin ich wieder hier.« »Schon recht«, gab sie lachend zurück, »grüßen Sie Ihr Liebchen von mir und sagen Sie, ich sei nicht eifersüchtig.« Er wandte sein Rad auf dem steilen Abhang um, gar kein leichtes Kunststück, und jagte nach dem Postamte zurück. »Sie wissen alles, Eile tut Not«, meldete er Herrn Warmington. Dann folgte er wieder auf seinem Rad Fräulein Trixies Spuren. Unterdessen wurde in London das Spiel um den hohen Einsatz einer Jahresrente von 5.000 Pfund mit Eifer und Vorsicht betrieben. Im Hause der Lords war das Gesetz über die freiwillige Zuwendung glücklich durch alle drei Lesungen gelangt. An jenem Montag, als Herrn Bloodsmiths Depesche wie eine Bombe in Warmingtons Büro eingeschlagen hatte, stand es gerade unter verschiedenen anderen Gesetzesanträgen auf der Tagesordnung im Hause der Gemeinen. Es war daher kein Wunder, dass der gutherzige Rechtsanwalt sich in fieberhafter Aufregung befand. »Seien Sie nur ganz außer Sorge, werter Herr«, sagte Sir Robert Ridley, der Kronanwalt, mit dem Warmington während der Mittagspause in der Halle auf und ab ging. »Ihr Freund, wie heißt er doch, Beck, muss auf dem Holzweg sein. Es weiß kein Mensch etwas von unseren Absichten. Sie sollen sehen, wir bringen das Gesetz heute Abend noch durch, und dann hat Fräulein Trixie Mordant das Nachsehen.« Die Parlamentsmitglieder hatten ihre Sitze wieder eingenommen, der Sprecher gebot Ruhe, und der Sekretär schickte sich an, die auf der Tagesordnung stehenden Gesetzesanträge zu verlesen. Es ist der interessanteste, aber auch der sonderbarste Vorgang im Hause der Gemeinen, denn jedes Mitglied kann durch die Worte »Ich erhebe Einspruch« die Verhandlung über den vorliegenden Gegenstand verhindern. Das Haus war an jenem Abend nur schwach besetzt, aber jedes einzelne Mitglied, das für oder gegen einen Antrag stimmen wollte, befand sich auf dem Posten. Zuerst ging alles glatt, und einige Gesetze wurden glücklich durchgebracht, dann aber wandte sich das Blatt plötzlich. »Das Gesetz gegen die Verfolgung Andersgläubiger. Ich erhebe Einspruch.« »Das Lebensmittelfälschungsgesetz. Ich erhebe Einspruch.« »Das Gesetz über den ambulanten Milchverkauf.« »Ich erhebe Einspruch.« »Das Gesetz über den Vogelschutz.« »Ich erhebe Einspruch.« »Das Gesetz über Lohnerhöhung für die Straßenkehrer.« Als keine Stimme dagegen laut wurde, lüftete das Mitglied, das den Antrag eingebracht hatte, seinen Hut, wie es die Parlamentssitze heischt, wenn eine zweite Lesung gewünscht wird. »Die Frage ist, ob über dieses Gesetz die zweite Lesung erfolgen soll«, verkündete der Sprecher. »Ich erhebe Einspruch.« Der Antragsteller beruhigte sich jedoch hierbei nicht. »Mit gütiger Erlaubnis des Hauses möchte ich das ehrenwerte Mitglied bitten, nicht auf seinem Einspruch zu beharren. Das Gesetz findet bei allen Parteien des Hauses Unterstützung. Es würde nicht nur für eine höchst verdienstvolle Arbeiterklasse die größte Wohltat sein, sondern auch dem Publikum im Allgemeinen zugute kommen. Deshalb ersuche ich das geehrte Mitglied angelegentlich: Ich erhebe Einspruch.« »Hol Sie der Henker!« Der Ausdruck war im ganzen Hause vernehmbar, nur der Sprecher hatte wohlweislich taube Ohren. »Ruhe, Ruhe«, rief er, um dem schallenden Gelächter Einhalt zu tun. »Das Gesetz über freiwillige Zuwendungen.« Der Kronanwalt Ridley lüftete seinen Hut. »Die Frage ist, ob die zweite Lesung dieses Gesetzes erfolgen soll. Ich bitte die Herren, mit Ja oder Nein zu stimmen.« »Also Ja hat die Mehrheit«, verkündete der Sprecher, als alles still blieb. Nun wurde die zweite Lesung der einzelnen Paragraphen vorgenommen und ohne Anstand beendet. Warmington, der seinen Platz unter der Zuschauergalerie hatte, strahlte vor Entzücken. Während sich der Sprecher abermals erhob, um die dritte Lesung zu beantragen, kam der Kronanwalt Hardy mit einem offenen Brief in der Hand eilig den Gang herunter und nahm nicht weit von Ridley seinen Platz ein. »Die Frage ist, ob die dritte Lesung des Gesetzes erfolgen soll«, rief der Sprecher. »Ich erhebe Einspruch«, tönte es kurz und scharf wie ein Pistolenschuss aus Hardys Munde. »Vielleicht würde mein ehrenwerter und gelehrter Freund erwägen«, begann Ridley. »Ich erhebe Einspruch«, rief der andere noch lauter als zuvor. »Aber ich möchte das geehrte Mitglied doch bitten.« »Ruhe, Ruhe«, unterbrach ihn der Sprecher. »Das Gesetz über den Fahrradverkehr.« Von dem Gesetze über freiwillige Zuwendungen durfte an jenem Abend nicht mehr die Rede sein. »Warum in aller Welt haben Sie das getan?« fragte Ridley seinen Freund Hardy, als sie kurz darauf zusammen das Haus verließen. »Sharkey hat mich darum gebeten. Ich konnte es ihm nicht gut abschlagen, bekomme immer einen Haufen Arbeit von ihm. Sein Brief wäre um ein Haar zu spät gekommen. In der nächsten Minute hätten Sie das Gesetz glatt durchgebracht.« »Es ist jammerschade. Wissen Sie denn überhaupt, um was es sich dabei handelt?« »Ich? Bewahre.« »Hier ist die Abschrift des Gesetzes. Werfen Sie nur einen Blick darauf.« »Kurz und bündig. Es scheint alles in Ordnung. Die Bestimmung über freiwillige Zuwendungen hätte schon längst geregelt werden sollen. Was hat den alten Sharkey nur geplagt, dass er mich angestiftet hat, Einspruch zu erheben?« »Das kann ich Ihnen sagen.« Und er erzählte ihm die ganze Geschichte mit wenigen Worten. Hardy pfiff ärgerlich vor sich hin. »Es tut mir herzlich leid, lieber Kollege«, sagte er. »Sharkey sollte sich schämen, dass er mir zumutet, sein schmutziges Zeug zu waschen. Dergleichen soll nicht wieder vorkommen, das verspreche ich Ihnen.« »Besten Dank, aber ich fürchte, Ihre Reue kommt zu spät. Der alte Sharkey wird uns schwerlich Zeit und Gelegenheit geben, einen zweiten Versuch anzustellen.« Am nächsten Morgen war Fräulein Trixie Mordaunt im fernen Mount Eagle schon frühzeitig auf und befand sich in großer Unruhe. Sie stand bereits vor dem Telegraphenbüro, als es geöffnet wurde, der unvermeidliche Jerome Bloodsmith natürlich dicht neben seiner Angebeteten. Die Botschaft, die der Vielgetreue in seinen ziemlich großen Ohren ticken hörte, während er an der Tür die Fahrräder bewachte und Fräulein Trixie drinnen im Telegraphenbüro stand, lautete: »Alles nach Wunsch. Dritte Lesung gestern verhindert. Snippet fährt mit dem Frühzug nach Hathgool ab und bringt Erbvertrag zur Unterschrift. Sharkey.« »Hurra!« jubelte Fräulein Trixie seelenvergnügt, als ihr das geschriebene Telegramm von dem höflichen Beamten eingehändigt wurde. Als sie jedoch das Papier seelenvergnügt in der Hand schwingend hinauseilte, sah sie nur noch den Rücken von Jerome Bloodsmith, der, über die Lenkstange seines Fahrrades gebeugt, den Hügel hinauf ins Hotel zurückjagte. »Du meine Güte«, rief sie verwundert aus, »was ist denn dem Einfallspinsel in die Krone gefahren? Vielleicht hat ihn eine Wespe gestochen, und ich war gerade auch in der Laune, ihm ein bisschen aufzukratzen. 5000 Pfund Rente und ein Schloss und alles nur meinem eigenen Scharfsinn zu verdanken, es ist wirklich kolossal. Die Herzoginnen der Grafschaft werden sich umgucken. Ich muß jetzt ganz allein einen Extraritt auf dem Fahrrad machen und tüchtig ausgreifen, um mir Luft zu schaffen, sonst platze ich.« In seinem verschlossenen Zimmer saß unterdessen Herr Beck, denn der war er jetzt wieder, trotz seines blonden Schnurrbartes und seiner rosigen Wangen, und hatte das Kursbuch und eine große Eisenbahnkarte von Irland auf seiner Bettdecke ausgebreitet. Nachdem er gewisse Züge mit dem Blaustift angestrichen hatte, bezeichnete er auf der Karte einen Punkt der Südbahn am Anfang der steilsten Senkung, die auf der ganzen Linie vorkommt, wo die Landstraße diese mittels einer Brücke kreuzt. Dieser Punkt lag genau in der Mitte zwischen zwei Stationen. Bei der drittnächsten Station weiterhin schloss ich die Rathcoole und Cochraney Zweigbahn mit schmaler Spur weiter an, die etwa 30 Meilen lang war und in Rathcoole endigte. Der Blitzzug fuhr um 8 Uhr abends an dem bezeichneten Punkt vorbei und traf auf der Station Cochraney den letzten Zug der Zweigbahn. Der nächste Lokalzug fuhr erst am andern Tage um 2:30 nachmittags ab und kam um 4:45 in Rathcoole an. Nun maß Beck sorgfältig mit dem Zirkel die Entfernung zwischen dem mit Blaustift markierten Punkt auf der Karte und Mount Eagle in der Grafschaft Clare und berechnete die Meilen nach dem Maßstab. »Etwas über 100 Meilen«, murmelte er. »Die Zeit würde hinreichen, aber verdammt gefährlich ist die Geschichte und so gesetzwidrig als nur möglich. Doch meinetwegen, ich habe den Gerichten meinen Lebtag so oft beigestanden, dass sie mir auch einmal etwas zugute halten können. Auch führt ja Herr Bloodsmith den Streich aus und nicht Paul Beck. Für die niedliche kleine Flora ist es aber die allerletzte Chance. Also nur frisch ans Werk.« Sobald sein Entschluss gefasst war, verlor er keine Zeit mit Vorbereitungen. Er zog einen leichten, einfachen Radfahreranzug von dunkler Farbe an, in dem seine Arm- und Beinmuskeln mächtig hervortraten. An der Lenkstange befestigte er einen starken, mit Riemen versehenen Sack, der nichts enthielt als 2 Blechkannen mit Brennöl für die Fahrradlampe und Schmieröl zum Einfetten der Reibungsstellen. Das war Herrn Becks ganzes Gepäck. Er wickelte die beiden vollen Kannen sorgfältig in ein paar von den großen seidenen Taschentüchern, die Bloodsmith gehörten, und stopfte sie dann in den Sack. Vor der Hoteltür bestieg Beck rasch und in aller Stille sein Fahrrad und jagte mit der Geschwindigkeit von 12 Meilen in der Stunde davon. Aus Südosten blies ihm ein starker Wind ins Gesicht, aber er zog die Schultern in die Höhe und kämpfte hartnäckig dagegen an. »Der Bahnzug kommt auch nicht so schnell vorwärts gegen den Wind«, sagte er sich zum Trost, »und auch die kleinste Hilfe ist von Wert bei der Arbeit, die vor mir liegt.« Den ganzen Tag über fuhr Herr Beck auf seinem Fahrrad unermüdlich mit immer gleicher Schnelligkeit weiter. Nur einmal, als er bereits über die Hälfte des Weges zurückgelegt hatte, ließ er sich in einer Schenke ein Stück Brot und ein Glas Bier reichen. Jetzt brach der Abend herein. Sein Tourenzähler zeigte an, dass er bereits 84 Meilen hinter sich habe. Als er auf seine Uhr schaute, deren Ziffern sich im Dämmerlichte kaum noch erkennen ließen, sah er, dass ihm noch 2 Stunden zur Verfügung standen. Er mäßigte seine Eile ein wenig, denn es war sehr anstrengend, gegen den Wind zu fahren, der den ganzen Tag über nicht an Heftigkeit nachgelassen hatte. Kaum 10 Minuten später fühlte er aber unter sich die kurze, stoßende Bewegung, die allen Radfahrern nur zu wohl bekannt ist. Er glitt augenblicklich von seiner Maschine herunter, mit der es ziemlich trostlos aussah. Der Gummireifen des Hinterrades war ganz platt und schlaff geworden. Da das Ziel seiner Reise noch gute 12 Meilen entfernt war, schien der Unfall alles vereiteln zu sollen. Aber Beck ließ sich nicht so leicht entmutigen. Er nahm eine starke Kneifzange aus dem Werkzeugbeutel, kehrte die Maschine um, den Sattel nach unten, die Räder in die Luft und tastete nach dem Verschluss des Ventils am Hinterrad. Die Schraubenmutter loszumachen machte keine Schwierigkeit, die Zange umfasste sie mit eisernem Griff und im Nu war sie abgedreht. Bei Becks Fahrrad hatten die Luftschläuche im Innern der Gummireifen eine besondere Konstruktion. Sie waren lose eingefügt und glichen einer langen Wurst mit geschlossenen Enden. Einen Extraschlauch führte er immer im Beutel bei sich. So brauchte er also weder die Kette zu lösen noch das Rad auseinanderzunehmen, auch nicht nach der beschädigten Stelle zu suchen, um sie auszubessern. Er zog einfach den alten Schlauch heraus, setzte einen neuen ein und das Übrige besorgte die Luftpumpe. Das alles verrichtete Beck mit einer Schnelligkeit, wie man sie seinen dicken, plumpen Fingern nun und nimmermehr zugetraut hätte. Kaum 5 Minuten waren vergangen, seit er den Schaden zuerst bemerkt hatte, und schon saß er wieder auf dem Fahrrad und die dunklen Hecken auf beiden Seiten der einsamen Straßen flogen im Dämmerschein an ihm vorüber. Endlich! Er konnte gerade noch den steilen Abhang erreichen, wo die Landstraße plötzlich in die Höhe führte und die Brücke in Bogen die Eisenbahn überspannte. An dieser Stelle stieg er ab, hob sein Fahrrad über das hölzerne Geländer und stellte es vorsichtig in den Schatten des Brückenpfeilers. Dann hob er den Sack von der Lenkstange und ging damit zu den Schienen hinunter. Durch den Nebel sah man einige Sterne funkeln, und von den Schienen ging ein schwacher Metallglanz aus. Sie liefen wie zwei helle Streifen immer weiter in die Dunkelheit hinein. Jetzt nahm Beck eines der seidenen Taschentücher aus dem Sack, fasste es an einem Zipfel, zog dann mit den Zähnen den Kork aus einer der Kannen, tränkte die Seide so reichlich mit Öl, als er konnte, und beugte sich dann zu den glatten Schienen nieder, die er gründlich einzufetten begann. Rasch und sorgfältig verrichtete er dies Werk auf einer Strecke von mehr als 100 Meter, die steile Steige hinunter, bis das Öl der einen Kanne verbraucht war. Dann überschritt er die Bahn und arbeitete sich die Stiege wieder hinauf, um auch die zweite Schiene ebenso reichlich mit dem Inhalt der andern Kanne einzuschmieren und zu tränken. Gerade unter der Brücke, auf dem höchsten Punkt der Steige, stellte er sich dann zwischen die Schienen hin, während der kalte Nachtwind an ihm vorbeisauste. Der Ausdruck seiner Mienen zeigte ein sonderbares Gemisch von gespannter Erwartung und Belustigung. »Ich hoffe, hier mitten auf der Bahn, wo der Zug fahren soll, einen sicheren Stand zu haben. Es wird sich ja bald zeigen.« Kaum hatte er das gesagt, so sah er gerade vor sich, tief unten in der Ferne, einen weißen Stern auftauchen, der immer größer und heller wurde. Der Wind blies fast in gerader Richtung die Bahn hinunter, und sein Heulen war eine Weile der einzige Ton, den Beck vernahm. Dann ging plötzlich ein seltsames Zittern durch die Luft, dem das Rasseln und Fauchen des Zuges folgte. Zuerst leise, schwoll es allmählich immer gewaltiger an, sich dem Brausen des Windes entgegenstemmend. Mit voller Dampfkraft kam die Lokomotive des Blitzzugs, eine lange Wagenreihe in der Dunkelheit hinter sich herziehend, mit Donnergetöse die Steige heraufgefahren. Als sie zur Höhe emporklomm, mäßigte sie ihre Geschwindigkeit etwas wie ein Pferd, dem der Atem ausgeht. Jetzt hatten die Räder das Öl berührt. Sofort wurde das Brüllen des Zuges schwächer, das Kreischen und Rasseln verstummte. Noch zwang die starke Triebkraft die ungeheure Masse, in ihrem Lauf vorwärts zu eilen, doch fanden die Räder keinen Halt an dem eingefetteten Metall. Sie glitten aus wie Pferdehufe auf schlüpfrigem Boden. Langsamer und immer langsamer kam die Lokomotive einher, bis sie vielleicht nur noch 20 Meter von der Stelle entfernt war, wo Beck zwischen den Schienen stand. Jetzt hielt sie eine Sekunde lang still, um gleich darauf geräuschlos und zuerst ganz allmählich, dann schneller und immer schneller die Steige wieder hinunterzugleiten. Grässlich wie das Gebrüll eines todwunden Ungeheuers klang das Kreischen der Lokomotive durch die Stille der Nacht, bis der Zug weit unten am Fuß der langen Steige endlich zum Stillstand kam. Das Öffnen und Schließen vieler Türen und ein erregtes Stimmengewirr schlug in schwachen Tönen an Becks lauschendes Ohr. Er wartete, bis der Bahnwärter, der um die nötigen Warnzeichen aufzustecken heraufkam, ganz nahe bei ihm angelangt war. Nun wußte er, daß der Zug in dieser Nacht keine zweite Auffahrt versuchen werde. Leichten Herzens holte er sein Fahrrad wieder herbei und segelte, mit dem Wind im Rücken, schnell und ohne Anstoß den Weg zurück, auf dem er gekommen war. Wie ein grauer Nebelstreifen dehnte sich die Landstraße vor ihm in die Nacht hinaus. Am nächsten Tage, um 3:30, während Herr Snippet noch mit dem Ehevertrag in der schwarzen Ledertasche 5 Meilen weit von Rathcoole entfernt war und nach Herzenslust auf die schlechte Eisenbahnbeförderung schimpfte, spielte sich in dem Hause der Lords ein sehr sonderbarer Vorgang ab. Der Großkanzler mit dem dreieckigen Hut auf der ungeheuren Perücke saß auf seinem breiten, scharlachroten Wollsack. Neben ihm 2 andere Lords in Scharlach und Hermelin. Diese 3 vertraten die abwesende Majestät von England. Auch noch viele andere hohe Herren in den verschiedensten Trachten waren zugegen. Am seltsamsten unter ihnen nahm sich jedoch ein großer Mann in schwarzem Talar und einer Perücke von besonders weißem Pferdehaar aus, der die feierlichste Miene zur Schau trug. Ein kleiner Mann verlas eine Liste derjenigen Gesetzesanträge, welche glücklich durch die Sturmflut der beiden Häuser gesegelt waren und sich jetzt dem friedlichen Hafen näherten. Bei jedem Gesetzestitel, der verlesen wurde, machte der große Mann eine halbe Schwenkung wie ein aufgezogener Automat, verneigte sich vor dem leeren Thronsessel

aber ich versichere, dass ohne den unangenehmen Ausgang es eins der reizendsten gewesen wäre, deren ich mich erinnere, und dass ich niemals ohne Sehnsucht an das schöne Weibchen habe denken können. Ende von Bassompierres Geschichte von der schönen Krämerin. Aufgenommen von Erich Leitgeb. www.wetleit.info Sonnenkringel von Ludwig Bechstein. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Sonnenkringel von Ludwig Bechstein. Es war ein Mann auf der Wanderschaft, der war aller Zehrung bar und allen Zehrgeldes und wußte nicht, wovon er in der nächsten Herberge die Zeche zahlen sollte. Und da kamen ihm böse Gedanken in den Sinn. Wenn einer käme, der am Gelde etwas zu schwer trüge, so wollte er ihm wohl seine Last erleichtern. Und wo der Wald recht tief war, sah dieser Wanderer einen anderen Wanderer vor sich hergehen, beeilte seine Schritte und holte jenen bald ein und sah, daß der, den er einholte, ein Jude war. Da dachte er gleich, Juden haben immer Geld, und schrie ihn an, »Jud, gib mir auf der Stelle dein Geld, oder du mußt sterben!« »Soll mir Gott helfen«, sprach der Jude, »habe ich doch nicht mehr Geld als 8 armselige Heller. Was tut ihr damit? Wollt ihr vor Gott die große Sünde begehen und einen Menschen totschlagen um 8 Heller?« »Jud, du lügst! Ohne Geld reißt kein Mauschel. Heraus mit dem Gelde, oder?« »Wehe mir, wehe geschrien«, rief voll Angst der Jude, »habe ich doch nicht mehr, als ich euch sage.« Aber jener hörte schon nicht mehr in seiner tollen Raubsucht und schlug den armen Juden nieder, und dieser rief im Sinken, »Wehe geschrien über dich, du Mörder! Die klare Sonne soll an den Tag bringen deine Missetat, das allsehende Auge des Firmamentes!« Mit diesen Worten verschied der Jude, und nun suchte sein Mörder ihm alle Taschen aus, er fand aber nur ein kleines, schlaffes Lederbeutelchen und darin in der Tat nicht mehr und nicht minder als 8 rote Heller. Da war es ihm doch leid, daß er den schnöden Mord verübt, und als er in die Sonne sah, erschrak er, denn sie stand ganz blutrot, und er rannte eilend von dannen, im Walde aber sammelten sich die Rotkehlchen und trugen Blumen herbei und legten sie sanft auf das Angesicht des Erschlagenen, damit das Schrecknis der Menschheit nicht des Waldes heiligen Frieden störe. Der Mörder aber wanderte, soweit er nur vermochte, von jener Stelle fort und konnte nicht mehr in die Sonne sehen. Am andern Morgen war es ihm wie ein böser, böser Traum, aber der Traum verfolgte ihn lange, und die Sonne erinnerte ihn fort und fort an den Todesruf des erschlagenen Juden. Endlich ward er ruhiger in seinem Gemüte, arbeitete fleißig und gewann, da er sonst ein leidlicher Geselle war und sich sehr still und zurückhaltend hielt, die Neigung einer Meisterstochter, mit der er eine Zeitlang in glücklicher Ehe lebte. Nicht häufig dachte er mehr an seine Untat, nur vor der Sonne hatte er eine gewisse Scheu, doch fragte er sich endlich selbst, wie soll sie's denn anfangen, die liebe Sonne, es an den Tag zu bringen? Der Jude ist längst vergessen, ich bin viele Meilen fern von jenem Lande, reden kann die Sonne nicht, schreiben kann sie auch nicht. Ich habe mich für nichts so lange vor ihr gefürchtet und geängstigt. Eines Morgens brachte die Frau ihrem Manne seine Tasse Kaffee. Er goss einen Teil desselben aus der Obertasse in die Untertasse, und zufällig schien die Sonne hell hinein, da bildeten sich von der bewegten Flüssigkeit schräg über an der Stubendecke bewegte, zitternde Lichtkringel infolge der Abspiegelung, und des Mannes Blicke fielen zur Decke empor. Er glaubte, er sei allein, und sprach vor sich hin, »Meinst du, Sonne, du könntest es an den Tag bringen, weil du dorthin auf die zitternden Kringel zeichnest?« »Was soll die Sonne an den Tag bringen wollen, Mann?« fragte laut die Frau, und der Mann erschrak heftig. Lebhaft drang sie in ihn, es ihr zu sagen, als er stockte und nichts bekennen wollte. aber die Frau ruhte nicht eher, bis er, nachdem sie das tiefste Schweigen ihm angelobt, ihr erzählte, daß er einst einen Juden im Walde erschlagen habe, der habe im Sterben gerufen: »Die klare Sonne soll an den Tag bringen deine Missetat, das allsehende Auge des Firmamentes. Und nun habe die Sonne doch nichts an den Tag gebracht, sie könne nichts als leuchten und wärmen und Kringel an der Wand oder an der Decke machen.« Die Frau hörte das, schauderte und schwieg, aber das unselige Geheimnis drückte ihr fast das Herz ab, beunruhigte sie Tag und Nacht, und stets aufs Neue erinnerte sie die Sonne daran. Sie konnte es nimmermehr auf dem Herzen behalten, sie erzählte es unter dem heiligsten Siegel der Verschwiegenheit ihrer liebsten Freundin. Diese trug es weiter, bald vernahmen es die Richter. Da wurde der Mörder festgenommen und gestand alsbald alles. Er war recht froh, als es heraus war, und empfing, nachdem er zum Schwert verurteilt war, mit Fassung den Todesstreich. In derselben Stunde aber lief seine schwatzhafte Frau auf den Boden und knüpfte sich an einem Balken auf. Ende von Sonnenkringel. Die Welle von Max Dautendey. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Welle von Max Dautendey. Pfauen grüne Gluten in der Luft, über dem Meer Heliotropendüfte, kochender Atem stockt, die Wasser stauen sich, in der brünstigen, cyanblauen Dämmerung eine Frau, mit leuchtendem Leib aufsteigend, ein zauderndes Neigen und Schwingen in ihrem Körper, es wogt noch flüssig jedes Glied. Unter ihr die Wasser glatt milchig, mit Lachen weinrot wie große offene Wunden. Ein Pfauenhimmel und Leuchtrauch von Smaragd und Lapislazuli und ein Funken kitzeln und fliehende Irisschleier um diesen Leib. Fern am Himmel, im Wasser, rast ein Licht, weiß, elektrisch, und blau-weißer Schaum berstet am Ufer. Im hochgesträubten Schaum kauert eine andere, blau und rot-golden der Wasserqualm, über ihren Rücken rieselt grün-blauer Muschelglimmer. Und die Wasser wie silberrandige, flachrunde Flossen schieben sich ans Ufer. Überall dieser Heliotropdunst und Weihrauch. In allem das sich windende Weib, das zum Lande sehnt, dass die roten Lachen halten und aus der Meerestiefe eine herrische Goldglut. Sie ringt sich höher, sie biegt den Leib vor, sie reckt das Kinn, nur mit den Zehen noch über den roten geöffneten Lachen, sie wankt, tastet, das Ufer, zum Ufer, o das Ufer! Sie liegen an ihr und flüstern und hauchen und seufzen, all diese goldroten, goldblauen Farben ihres Leibes. Ein schluchzender Jubel in ihren Augen und ein vibrierendes, scheublaues Sehnen. Aber die roten Lachen halten sie, und der mondgoldene Schein aus der Tiefe hat sie. Der Goldschein greift an ihren Hüften hoch, greift um die Brüste, um die Schenkel und um den Arm bis zur warmen Armhöhle. Es zieht sie zurück. Sie wehrt sich, sie steift sich. Der Goldschein fast höher, ihr Haarstrom bis zur Hüfte, rot und grün in Perlen, die Goldlichter ritzen das Haar hinauf und an den Wangenknochen und an den Linien des Kinns. Nur, o zum Ufer, Erde! Das Sehnen spitzt sich, ein metallscharfes Leuchten drängt aus den Poren, grüne Phosphorblässe auf Stirn, Wangen, um den Leib. Flehende, zitternde Farben recken sich höher, aber der Goldschein der Tiefe bezwingt sie alle. Die stumme, qualvolle, rote Lache zu ihren Füßen öffnet sich und saugt sie zurück. Nur einen sehnenden Augenblick lebte die Welle. Ende von Die Welle, gelesen von Hokus Pokus. Katalyse von Karl Grunert. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel. Katalyse von Karl Grunert. Und ich mag nicht. Aber Mabel, warum nicht? Weil ich nicht mag. Das ist doch kein Grund für meine kluge Freundin. Grund genug, und nun lass bitte deine gut gemeinten Ratschläge, liebste Gertrude, sonst zanken wir uns noch seinetwegen. Aber er ist ein so lieber, ernster, seltener Mensch. Ich zitiere nur eine Zeile aus deinem ersten Briefe, liebe Mabel, den du mir damals von hier gleich nach deiner Anstellung im Institut nach Onkels Gut sandtest. Und er hat dich gewiss recht lieb. Das weiß ich, und das sag ich noch heute, entgegnete Mabel. Aber ist das ein zwingender Grund für mich, seine Werbung anzunehmen? Ich bin früh selbstständig geworden und brauche niemand. Aber das stille, treue Werben eines solchen Mannes. Fängst du schon wieder an? Nun ist's aber genug, hörst du? Die zierliche Brünette mit den hellbraunen Augen schwieg ein Weilchen, dann begann sie von neuem mit schelmischem Lächeln. Schade, schade, dass ihr beide nicht zusammenkommen sollt, die ihr doch so gut zusammenpasst. Mabel machte eine abwehrende Bewegung. Wenn du auch den Kopf schüttelst, Liebste, es ist doch so. Er ernst und ruhig, du auch. Er groß und schlank, du auch. Er klug und weise, du auch. Er Chemiker vom Fach, du auch. Er erhaben über die Torheiten anderer Menschenkinder meines Schlages, du auch. Hör auf, Gertrude, deinen Spott habe ich nicht verdient. Verzeih. Gertrude zog die Freundin zu sich herab und küsste sie. Darauf sagte sie, lassen wir beide also den Herrn Privatdozenten Dr. Bartholomäus Schlichtmann da, wo er am liebsten weilt, bei seinen Retorten und Chemikalien, liebste Mabel. Du sagtest ja schon vorhin bei meinem Eintritt ins Laboratorium, dass du für heute fertig seiest und dass das Übrige bei deiner Arbeit die Elektronen über Nacht besorgen würden, nicht? Also komm, meine fleißige Mabel, draußen ist es Lenz, und du sollst sehen, der Lenz in Berlin ist wunderschön in seinem ersten Grün. Und gibt es bei uns auch keinen Hyde Park, so haben wir doch einen Tiergarten, und er wimmelt jetzt genauso von fröhlichen, geputzten Menschenkindern, von glänzenden Karossen und leider auch von misstönenden und missduftenden Autos, wie wahrscheinlich dein gepriesener Hyde Park. Komm, dir zulieb will ich heute mein bestes Englisch hervorsuchen und 2 Stunden lang kein liebes deutsches Wort aus meinem Munde gehen lassen, damit dir ein wenig heimatlich zumute wird. Das ist doch lieb von mir, gell? Miss Mabel sah ihre Freundin mit weichem Ausdruck an. Du kannst immer Deutsch sprechen, liebe Gertrude. Ich liebe euer Deutschland, eure deutsche Wissenschaft und Kunst. Und ich fühle mich gar nicht so heimatlos, als du glauben magst. Aber nun komm, ich will euren Frühling sehen. Ich sehe ihn ja zum ersten Mal. Damit streifte sie schnell den leinenen Schutzkittel ab, den sie im Laboratorium trug, säuberte sich ein wenig, strich ihre Frisur zurecht und setzte den Hut auf. Ihre Freundin Gertrude hatte unterdessen in dem Manuskript geblättert, das auf dem Arbeitstische der jungen Engländerin lag. Puh, was für vertrackte Formeln und Zeichen, sag einmal, verstehst du denn das alles? Ich hoffe doch, Gertrude. Na, ich bekäme nichts in den Kopf davon, auf Ehre. Diese kuriosen Ausdrücke, hier lese ich immer ein solch drolliges Wort in deiner Arbeit. Katalyse, was ist denn das? Natürlich, entgegnete Mabel belustigt, du Unglückskind triffst gerade eine Sache, von der wir Chemiker noch wenig wissen, das heißt, was ihr eigentliches Wesen betrifft. Was sie für chemische Vorgänge bedeutet, ist uns allerdings bekannt, und meine Arbeit beschäftigt sich eben mit einer Reihe katalytischer Prozesse unter Verwendung des Superstoff-Superoxids. Aber das verstehst du ja doch nicht, kleine Gertrude. Nein, nein, lass nur, sagte diese, deren Augen ein Weilchen mit Interesse auf einer Stelle des Manuskripts geruht hatten. Ich weiß genug. So schnell, Kleine? Ja, so schnell, meine kluge Mabel, und nun wollen wir gehen, setzte sie mit einer eigentümlichen Hast hinzu. Die beiden Freundinnen schritten dem Ausgange zu. »Eigentlich müsste ich doch erst Herrn Dr. Schlichtmann Bescheid sagen, der Ordnung wegen«, sagte Mabel, stehenbleibend. »Geniert's dich, Mabel? Ich werde es ihm an deiner Stelle sagen, du erlaubst doch.« Damit öffnete sie die Tür zum Laboratorium des Dozenten. »Ich gehe unterdessen die Treppe hinab, beeile dich«, hörte sie noch die Freundin sagen. Nach einem Weilchen traf sie wieder mit Mabel zusammen, die unten am Portal wartete. »Du bliebst ja so lange, findest du?« Er hielt es wohl für seine Pflicht, mir ein paar höfliche Worte zu sagen, und die musste ich doch anhören. Und nun komm. Dr. Schlichtmann stand in seinem Laboratorium. Auch er arbeitete an einer Versuchsreihe über die Katalyse. Und zwar hatte er namentlich die katalytische Wirkung des fein verteilten Platins bei der Bildung von Säuren einer neuen fruchtbaren Untersuchung unterworfen. In diesem Augenblicken aber beschäftigten ihn im Stillen eine sehr persönliche Angelegenheit. Der kluge Gelehrte trug seit Monaten eine tiefe Neigung zu der ersten Assistentin des Chemischen Instituts im Herzen. Es war bei ihm nicht nach dem Stichwort gegangen, Gelegenheit macht Liebe, er hatte sich ehrlich gewehrt gegen das Gefühl, das vom ersten Augenblick an in ihm für Mabel Whitestone wach geworden war, umso mehr als er von ihr keinerlei Aufmunterung empfing. Sein Gefühl sagte ihm, dass all sein Werben um die Geliebte wohl aussichtslos bleiben werde, und doch horchte er jeden Morgen mit klopfendem Herzen auf ihren raschen, elastischen Schritt, wenn sie in das kleine Laboratorium neben dem seinen trat und seine Hand zitterte, wenn sie bei irgendeiner Manipulation als Assistentin die seine berührte. Er litt körperlich und geistig unter diesem Zustande und sagte sich, dass es so nicht weitergehen könne. Aber was sollte geschehen? Eben klang ihr Schritt in der Nähe seiner Tür. Merkwürdig, er war heute noch leichter und schneller als sonst. Er öffnete die Tür, um seiner schönen Assistentin einen guten Morgen zu bieten. Er stutzte. Es war nicht Mabel, es war die junge, anmutige Dame, die schon gestern ihm an ihrer Stelle eine Bestellung überbracht hatte. »Verzeihung, Herr Doktor, meine Freundin, Miss Mabel, sendet mich, um sich noch für ein Stündchen entschuldigen zu lassen. Eine Landsmännin, eine Studiengenossin vom Smithsonian College, suchte sie auf, gerade als sie sich hierher begeben wollte. Ich habe sie ein Stück begleitet.« »Oh, das ist schade. Ich hatte gerade heute auf Miss Mabels Assistenz gerechnet. Schade. Die Studenten haben noch Ferien, sonst könnte ich mir einen der angehenden Chemiker aus dem Laboratorium holen, und den Institutsdiener habe ich soeben mit einem Auftrage weggeschickt. Schade. Und Hilfe müsste ich schon haben, der Mensch ist leider nur ein Zweihänder. Und ich habe schon alles vorbereitet. Sehen Sie dort, gnädiges Fräulein.« Er wies auf die Apparatenanordnung auf einem der Experimentiertische. »Herr Doktor, könnte ich nicht, so lange bis meine Freundin kommt? Ich habe zwar keine chemischen Kenntnisse, aber Ihren Laboratoriumsdiener hoffe ich doch ersetzen zu können.« »Sehr lebenswürdig, mein gnädiges Fräulein, aber ich weiß doch nicht. Es handelt sich allerdings nur um ein paar Handgriffe.« Gertrude lächelte. »Die werden Sie mir doch zutrauen, Herr Doktor. Ich helfe Ihnen so gern. Und ich nehme Ihre freundliche Hilfe mit Dank an. Also, bitte kommen Sie, sehen Sie, hier an diesem Apparat.« »Meinen Hut und mein Jackett darf ich doch erst. Aber selbstverständlich, verzeihen Sie, darf ich ein wenig behilflich sein? Ich danke, Herr Doktor.« Und schon stand sie an seiner Seite. Der Privatdozent warf einen Blick auf ihr hellfarbiges Promenadenkostüm. »Erlauben Sie, gnädiges Fräulein, aber es ist doch besser, wenn Sie einen Schutzkittel anlegen. Erlauben Sie?« Damit nahm er einen solchen aus einem Spind und half ihr beim Hineinschlüpfen. »So«, sagte er lächelnd, »der passt Ihnen ja ganz gut und kleidet Sie vortrefflich. Und nun lassen Sie uns anfangen. Sehen Sie hier zunächst diesen Taster? Er schließt beim Niederdrücken einen Stromkreis, in welchen die auf ihre wachsende Leitfähigkeit für den elektrischen Strom zu untersuchende Substanz eingeschaltet ist. Eben die Substanz, welche sich mit Hilfe der Katalyse bildet. Katalyse nennen wir, doch was soll ich Ihnen den Kopf mit unseren chemischen Definitionen heiß machen, gnädiges Fräulein, was kümmert Sie die Katalyse? Also, diesen Taster bitte ich niederzudrücken, so oft die dort stehende Signaluhr ein Zeichen gibt, und dabei gleichzeitig den Ausschlag der Nadel hier am Galvanometer zu beobachten und die Ablesung zu notieren. Ist es Ihnen verständlich? Wollen Sie bitte einmal einschalten? Die Uhr wird im Moment das Zeichen geben und die Grade ablesen? Gertrude tat, wie ihr geheißen, mit etwas Herzklopfen freilich, und sie konnte es auch nicht verhindern, dass ein heißes Erröten ihre Stirn und Wangen färbte. »Nun, welche Ablesung würden Sie jetzt notieren, gnädiges Fräulein? Die Teilstriche bedeuten Zehntelgrade.« 4 3/10 Grad. Richtig, schön. Ich sehe, ich kann mich auf Sie verlassen. Und nun, jeder an seine Arbeit. Mein Platz ist dort.« Er zeigte auf einen kompliziert gebauten Destillationsapparat an der anderen Seite des Zimmers. Mit einer Verbeugung ließ er die neu eingekleidete Assistentin allein und schritt an seinen Arbeitsplatz. Still und aufmerksam saß Gertrude und achtete mit peinlicher Gewissenhaftigkeit auf die Signale. So gingen die Minuten, und so war eine Stunde vergangen, als sie mit einem leichten Aufschrei die Hand vom Taster zurückzog. »Was war dort?« fragte Dr. Schlichtmann, immer noch seine Aufmerksamkeit auf seinen Apparat richtend. »Eine bläuliche Flamme zuckte eben hier auf.« Er war hinzugeeilt. »Ein kleiner voltaischer Bogen. Sie haben wahrscheinlich den Taster nicht ganz bis zum Anschlage heruntergedrückt. Haben Sie sich verbrannt? Darf ich einmal sehen?« »Oh, es ist nichts«, sagte sie, ihm die Hand entziehend. »Es ist doch etwas, zeigen Sie bitte.« »Freilich, eine Brandblase. Warten Sie, für solche kleinen Laboratoriumsunfälle haben wir hier schnell Abhilfe.« Er entnahm einem Wandschränkchen einen präparierten Verbandsstoff und riss einen Streifen davon ab. »Und nun zeigen Sie mir noch einmal das kleine Malheur, gnädiges Fräulein.« Mit geschickter und schonender Hand legte er um den mit einer Brandblase bedeckten Finger den Verband. In diesem Augenblick trat Miss Mabel ins Laboratorium. Ihr erstaunter Blick fiel auf die beiden, auf Dr. Schlichtmann, der sich sorgsam zu ihrer Freundin Gertrude herabgebeugt hatte, und auf Gertrude, die mit einem hingebenden Ausdruck zu ihm aufschaute. Sie wusste nicht, wie es kam, aber sie empfand ein sonderbares, unangenehmes Gefühl, etwas wie einen Schmerz bei diesem Anblick. Dr. Schlichtmann sah auf. »Oh, schön, dass Sie kommen, Miss Mabel. Ihre liebenswürdige Freundin hat Sie bisher tapfer und geschickt vertreten und hat sich auf dem Felde der Wissenschaft auch schon die erste Blessur geholt. Eine kleine Brandwunde. Aber nun«, er wandte sich zu Gertrude, »nun haben Sie tausendmal Dank, dass Sie mir so brav assistiert haben, gnädiges Fräulein, und es tut mir so leid, dass Sie Ihre liebenswürdige Bereitwilligkeit gleich mit einem Schmerz bezahlen müssen.« Lächelnd wehrte Gertrude seinen Dank ab. »Ich habe es meiner Freundin zuliebe getan, Herr Doktor«, sagte sie einfach. Sie entledigte sich mit Mabels Hilfe schnell des Laboratoriumskittels, dann sagte sie, »und nun darf ich wohl gehen. Adieu, Herr Doktor, adieu, meine liebe Mabel. Lass dich mein Beispiel lehren und nimm dich hübsch in Acht. Aber dich braucht man ja wohl nicht zu warnen vor plötzlichen Blitzstrahlen und heimlichen Flammen, nicht wahr?« Damit war sie zur Tür hinaus. Es war still zwischen den beiden, Dr. Schlichtmann und Mabel Whitestone. Mechanisch verrichtete jeder seine Arbeit. Mabel war unruhig. Warum, hätte sie wohl selbst kaum zu sagen vermocht. Beim Eintreten war ihr einen Augenblick der Gedanke gekommen, dass sie dem Augenscheine nach hier völlig überflüssig sei, dass sie wahrscheinlich dem Herrn Privatdozenten bei seiner Arbeit gar nicht gefehlt und dass sich ihre muntere Freundin Gertrude als ihre Stellvertreterin offenbar geschickt gezeigt habe. Und auch über Dr. Schlichtmann war sie verstimmt. Er hätte ihr doch ein Wort gönnen können. Sonst hatte er doch stets mit ihr geplaudert. Was hatte er nur heute? Ob sie ihn selbst anredete? Und eben schickte sie sich an, ihm von ihrer Landsmännin Annie Seymour zu erzählen, welche sie heute früh aufgesucht hatte, und von deren Arbeit mit Professor R. in London, als er selbst das Schweigen unterbrach. »Kennen Sie Ihre Freundin, Fräulein? Ich weiß allerdings noch gar nicht Ihren Familiennamen, also Fräulein Gertrude, meine ich. Schon lange, Miss Mabel?« »Gertrude Kröning ist eine Reisebekanntschaft, die ich im vorigen Jahr machte.« »Es ist mir interessant, Miss Mabel, dass Sie, die gewiss schwer mit jemand vertraut wird, sich so leicht und so innig an diese Dame angeschlossen haben.« »Oh, das ist kein Verdienst von mir, sondern von meiner Freundin. Gertrude fand mich im Vorjahre auf dem halben Wege zur Blümlisalb, wo ich mich verstiegen und eine Nacht und einen halben Tag kraftlos mit einem verstauchten Knöchel liegen geblieben war. Und ihr Führer?« »Die hatte ich ja nicht. Das war mein Ehrgeiz oder mein Eigensinn, dass ich allein das Ziel erreichen wollte.« »Und Fräulein Gertrude fand sie zufällig?« »Ja, mit einer Gesellschaft kam sie in meiner Nähe vorüber und hörte meine Hilferufe, fand mich auf, rettete mich, führte mich hinab ins Tal, brachte mich zu Bett und pflegte mich. als ich tags darauf vor Aufregung und Erschöpfung in ein gefährliches Fieber fiel. Also wie im biblischen Gleichnis vom barmherzigen Samariter? Gerade so. Nur, dass die Räuber und Mörder fehlten. Sie lächelte, dann fuhr sie fort. Oh, die kamen diesmal hinterher, in meinen Fieberfantasien. Da war es mir immer, als läge ich noch hilflos in der Bergschlucht und allerlei entsetzliche Gestalten. Halb Menschen, halb Ungeheuer drängten sich in meine Nähe. Schauderhaft, rief Dr. Schlichtmann. Aber ich kenne das auch, ich habe auch einmal im Wundfieber solche angenehmen Geschichten zusammenfantasiert. Und da sah ich, immer in lichten Augenblicken, das liebe Antlitz meiner Gertrude über mir und hörte ihr freundliches Zureden und fühlte ihre weiche, kühle Hand. Sie hat so wundervoll kühle Hände. Ja, das habe ich heute auch bemerkt, als ich ihr den kleinen Verband anlegte, flocht Dr. Schlichtmann ein. Mabel verstummte. Der Moment trat wieder vor ihre Seele, als sie die beiden heute beieinander gesehen. Nun und? Fragte Dr. Schlichtmann. Mabel zwang sich zum Weiterreden. Ja, so hat sie mich gepflegt, tagelang, wochenlang, hat meinetwegen ihre Sommerreise unterbrochen, bis ich wieder genesen war und mit ihr auf das Gut ihres Onkels fahren konnte, um mich vollends zu erholen. Das nenne ich eine Freundin, Miss Mabel, Sie können stolz auf diese Bekanntschaft sein. Wahrlich, um einen solchen Menschen sind Sie zu beneiden, um die Liebe eines solchen Menschen. Ein Geräusch unterbrach ihn wie von zischendem Dampfe. Was ist? Rief er. Der Destillierapparat ist undicht geworden, Herr Doktor, da sehen Sie. Mabel wies auf einen feinen Dampfstrahl, der dem kupfernen Schlangenrohr entströmte. Schnell verstopfen, und er eilte hinzu. Miss Mabel war schneller. Mit geschickter Hand versuchte sie, die undicht gewordene Stelle durch Umlegen von Asbestband zu schließen. Wohl zischte der siedend heiße Dampf ihr um die Finger, aber es gelang ihr. Gott sei Dank, das hätten wir geschafft, rief Dr. Schlichtmann. Haben Sie Dank, Miss Mabel? Hoffentlich haben Sie sich dabei nicht verbrannt. Es ist nicht so schlimm, Herr Doktor. Sie haben ja feuerfeste Finger, ich weiß es. Sonst hätten wir heute hier die zweite Verbrennung, aber Sie wissen ja in solchen Fällen sich selbst schon zu helfen, und hier steht ja noch die Büchse mit Brandpflaster, wenn Sie sich bedienen wollen. Ich danke, Herr Doktor, aber ich möchte Sie bitten, mich für heute etwas früher zu verabschieden. Meine Freundin vom Smithsonian College hat mich, sie sprach sehr hastig, ihre Worte überstürzten sich fast. Gehen Sie, Miss Mabel, gehen Sie bitte. Ich will nur noch diesen Versuch abschließen, und das kann ich ja allein. Empfehlen Sie mich bitte Ihrer liebenswürdigen Freundin, Fräulein Gertrude. Adieu. Adieu, Herr Doktor. Mabel ging. Draußen vor der Tür des Instituts presste sie die schmerzende Rechte mit den arg verbrannten Fingern gegen die Lippe. Ein heißes Wehgefühl wollte sie übermannen, und wieder dachte sie an die Szene bei ihrem Eintritt in das Laboratorium. Wie hatte er da sorglich und behutsam Gertrudes Hand verbunden? Selbst verbunden. Für sie aber waren nur ein paar oberflächliche Worte des Bedauerns gefallen. Sie wissen ja, sich selbst zu helfen, und hier steht die Büchse mit Brandpflaster, wenn Sie sich bedienen wollen. Es war gewiss alles so, wie es sein musste. Es war heute nicht anders als gestern. Es war gewiss alles nur Torheit von ihr, und doch sah sie heute alles anders. So, als wäre es mit einem Male hell um sie geworden. Hell von einem herniederfallenden Lichte. Aber dieses Licht schmerzte sie. Und es raubte ihr die alte, unbefangene Sicherheit. Es zeigte alles um sie her in anderer Beleuchtung. Sie ertappte sich zum ersten Male auf einem Gefühl des Neides gegen Gertrude. Noch gestern hätte sie geglaubt, es koste sie, wenn sie wolle, nur ein Wort, ja nur einen Blick, Dr. Schlichtmann zu gewinnen. Und heute? Heute hatte er kaum einen Blick, viel weniger ein Wort für sie gehabt. Denn im Grunde hatte all sein Interesse von heute nur Gertrude gegolten. Und auch sein Gespräch hatte sich nur immer um sie gedreht. Sie schüttelte das ihr unbekannte, hässliche Gefühl ab, aber sie konnte es nicht hindern, dass ihr heute etwas mit bitterer Deutlichkeit zum Bewusstsein kam, dass sie einsam war und heimatlos. Am nächsten Tage, kurz vor ihrem Gange ins Laboratorium, erhielt Mabel Whitestone von Gertrude folgendes Billett. Berlin, Wedding, Landgrafenstraße 3. Liebste Mabel. Seit gestern Abend glaube ich an einen neuen Gott. Sein Name heißt Zufall, und wenn ich nun wie du klassisch angehaucht wäre und bei einer solchen Gelegenheit wie du euren Shakespeare, unseren Schiller, zitieren wollte, könnte ich tiefsinnig aus dem Wallenstein hinzusetzen. Es gibt keinen Zufall, und was uns Blindes ungefähr nur dünkt, gerade das steigt aus den tiefsten Quellen. Meinetwegen mag es auch so sein, aber dass Dr. Bartholomäus Schlichtmann gestern Abend aus den tiefsten Quellen zu mir gestiegen wäre, wird mir schwer zu glauben. Doch zur Sache. Gestern Abend war ich wieder einmal im Lessing-Theater. Du weißt, ich bin gern und oft dort. Und wenn ich auch nicht auf Hauptmann und Sudermann eingeschworen bin, so lasse ich doch ein Ibsen-Stück selten vorübergehen. Gestern ging der Volksfeind neu einstudiert in die Szene. Du hast mich ja schon immer mit meiner Schwärmerei für Albert Bassermann geneckt. Aber er übertraf sich gestern selbst. Oh, wie liebe ich diese Idealisten wie diesen Dr. Thomas Stockmann, diesen echten Adelsmenschen. Doch ich sehe schon dein stolzes Antlitz spöttisch lächeln. Du denkst, dass diese meine Vorliebe gar nicht so objektiv sei, sondern subjektiv von zum größeren Teile dem Träger der Rolle gelte. Ich schweige schon, Sittenrichterin. Aber um auf den Zufall zu kommen, ich hatte einen famosen Parkettplatz, nicht zu nah und nicht zu fern der Bühne und war schon ziemlich früh gekommen. Das Theater füllte sich schnell, aber der Parkettplatz mir zur Linken blieb leer. Er war also vorausbestellt. Aber sein Inhaber schien im letzten Augenblick verhindert zu sein. Ich dachte schon im Stillen, wie schön es gewesen wäre, wenn du den leeren Platz neben mir hättest einnehmen können. Und schalt ein wenig auf deine Landsmännin Annie Seymour, dass sie dich auch noch für den Abend in Beschlag genommen hatte. Der Platz blieb leer. Das Zeichen zum Beginn ertönte und im Zuschauerraum wurde es finster. Da, im Moment des Verdunkelns, ließ der Türschließer noch jemand herein, der im raschen Schritt sich durch die Reihe drängte und den Platz neben mir einnahm. Dieser jemand war ein Herr, und dieser Herr war Dr. Bartholomäus Schlichtmann. Im ersten Augenblick war ich so konsterniert, dass ich wahrscheinlich ein äußerst dummes Gesicht gemacht habe. Dieses und die mangelnde Beleuchtung waren schuld, dass er mich nicht erkannte. Und so saß ich denn den ganzen ersten Akt neben ihm und freute mich auf den Zwischenakt, wo es wieder hell werden würde. Und es wurde hell und er sah, wer neben ihm saß. Und nun kam die Reihe zu erstaunen an ihn und auch er pries den glücklichen Zufall, der uns hier zusammengeführt. Und ich fand es nett von ihm, dass er sich gleich nach meiner in seinem Laboratorium verbrannten Hand erkundigte. Ich beruhigte ihn und zeigte ihm, dass ich ohne Schmerz den Handschuh darauf tragen konnte. Und dann sprachen wir von allerlei, vom Theater im Allgemeinen und von Ibsen im Besonderen. Und es stellte sich heraus, dass auch er diesen ernsten Erzieher zur Lebenswahrheit und Lebenshoheit liebt. Dann nahm uns das Stück wieder gefangen und dann plauderten wir wieder und so verging im Wechsel der Abend. Meine hohe Meinung von Dr. Schlichtmann ist seit gestern Abend nur noch gestiegen. Er ist kein Fachmann der landläufigen Art. Er hat einen universellen Zug in seiner Bildung und das, was er über Ibsens Bedeutung für uns moderne Menschen sagte, war mir aus der Seele gesprochen. Und auch er hält große Stücke von Bassermann und rühmt die geniale Gestaltungskraft dieses Künstlers. Nach Schluss des Theaters war er mir ein wenig behilflich, Mantel und Hut zu erobern. Dann war er noch so liebenswürdig, mir eine Droschke zu besorgen und verabschiedete sich mit dem Wunsche des Wiedersehens. Ich unterschreibe jetzt aus eigener Erfahrung dein Urteil über ihn. Ein lieber, ernster, seltener Mensch, man muss ihm gut sein. Unwillkürlich wird man ihm so vertraut. Doch was langweilige ich dich damit? Merkwürdigerweise haben wir den ganzen Abend kaum einmal von dir gesprochen. Nur flüchtig erwähnte Dr. Schlichtmann, dass auch du dir heute kurz nach mir eine kleine Brandwunde geholt hättest. Es sei aber nicht von Belang. Sonst, wie gesagt, nichts von dir. Doch du wirst dir wohl deshalb keine grauen Haare wachsen lassen. Es wäre auch schade um dein schönes Blond. Das ist doch ein langer Brief, nicht? Und nun, es ist nachts 1 Uhr, ich will zu Bett gehen. Vielleicht hole ich dich morgen wieder aus dem Laboratorium ab. Also? Auf Wiedersehen, liebste Mabel, deine Gertrude. P.S. Ich finde, er hat wunderschöne Augen. Man muss sie nur nah genug betrachten können. D.O. Mabel starrte noch immer auf das Blatt. Wieder empfand sie das seltsame Gefühl von gestern. Im ersten Ansturm beschloss sie, heute nicht in das Laboratorium zu gehen. Mochte Gertrude sie dort auch vergebens suchen. Vielleicht konnte sie wieder seine Assistentin spielen wie gestern. Vielleicht war ihr das ganz erwünscht. Und wieder stieg die Empfindung des Verlassenseins in ihr auf, heiß und schmerzend, bis ihre Augen sich verschleierten. Aber da dachte sie an ihre Arbeit über die Katalyse. Die durfte sie nicht versäumen. Und sie machte sich auf den Weg. Unterwegs nahm sie sich vor, heute in ihrem kleinen Laboratorium zu bleiben. Dr. Schlichtmann würde ihre Assistenz ja entbehren können. Mit diesem Vorsatz betrat sie ihren Arbeitsraum. Auf dem Experimentiertische schimmerte ihr etwas Weißes entgegen. Eine Visitenkarte von Dr. Schlichtmann mit den flüchtigen, hingeworfenen Worten: »Bin ein paar Stunden verhindert. Bitte so lange hier nach dem Rechten zu sehen.« Sie atmete auf. Ordentlich leicht wurde ihr zumute, dass sie einige Stunden allein mit sich und ihrer Arbeit sein konnte. Schnell schlüpfte sie in ihr Arbeitsgewand und begab sich an ihr Tagewerk. Es gelang ihr, ihre frühere, unbeeinflusste Stimmung zurückzugewinnen und wie sonst nur an ihre Arbeit zu denken. 3 Stunden später näherte sich dem Eingange des Chemischen Instituts von verschiedenen Seiten ein Herr und eine Dame. Der Herr war Dr. Schlichtmann, die Dame Gertrude Kröning. Kurz vor dem Portal erkannten sie einander. »Guten Morgen.« »Guten Morgen. Gut bekommen?« »Danke. Ihnen doch auch. Aber wie kommt es, Herr Doktor, dass Sie um diese Zeit sich nicht im Laboratorium befinden?« »Ich hatte eine offizielle Abhandlung. Ich habe aber Miss Mabel benachrichtigt, die also von uns dreien die einzige ist, welche bis jetzt ihren Tag nicht verloren hat. Oder sind Sie auch schon fleißig gewesen, gnädiges Fräulein?« »Nein, nein, ich habe gestern Abend noch einen langen Brief an Mabel geschrieben und bin erst gegen 1 Uhr zur Ruhe gegangen. Dafür habe ich heute Morgen ein bisschen länger geschlafen, ausnahmsweise. Ich bin sonst keine Langschläferin, Herr Doktor.« »Nein, so sehen Sie auch nicht aus, aber da sind wir ja.« Er öffnete die Tür und ließ Gertrude vorangehen. Sie stiegen nebeneinander die Treppe empor und eben wollte Gertrude die letzten Stufen betreten, die zur Tür von Mabels Laboratorium führte, als ein heftiger Knall ertönte. Der Eindruck war so plötzlich und so überwältigend, dass Gertrude vor Schreck einen Moment die Besinnung verlor und die Treppe hinabgestürzt wäre, wenn nicht Dr. Schlichtmann sie in seinen Armen aufgefangen hätte. Einen Herzschlag lang ruhte sie an seiner Brust, mit geschlossenen Augen. In diesem Augenblick öffnete Miss Mabel die Tür. Dr. Schlichtmann sah auf. Mit geisterblassem Antlitz stand sie im Rahmen der Tür und starrte auf die beiden. Ihr Haar, ihr Gewand waren mit Glassplittern übersät. Sie stieß einen Schrei aus, in welchem sich Schreck und Schmerz ergreifend mischten. Dann schlug sie die Tür des Laboratoriums wieder zu und man hörte den Schlüssel sich drehen. »Was ist denn geschehen? Was war denn?« fragte Dr. Schlichtmann sich zu Gertrude wendend, die ihre Fassung wieder gewonnen hatte und schnell die letzten Stufen bis zur Laboratoriumstür hinaufgeeilt war. »Ja, ich glaube, Herr Doktor, die Katalyse ist eingetreten.« »Was sagen Sie, die Katalyse? Aber was wissen Sie denn davon, gnädiges Fräulein?« »Nicht viel, aber ich glaube doch, dass ich recht habe, Herr Doktor, und nun lassen Sie uns nach meiner Freundin sehen.« Sie klopfte an die Tür. Nichts rührte sich in. Sie klinkte. Die Tür war verschlossen. »Erlauben Sie, gnädiges Fräulein«, sagte Dr. Schlichtmann. »Miss Mabel?« Keine Antwort. »Miss Mabel, bitte öffnen Sie.« Seine Stimme klang eher wie eine Bitte als wie eine Aufforderung. Und abermals wiederholte er sie und abermals. Alles blieb still. Und nun überkam es den ernsten, kühlen Gelehrten mit steigender Sorge. »Mein Gott, wenn sie verletzt wäre!« Offenbar ist doch eine Explosion eingetreten, der Knall war ziemlich stark. Und weshalb sie nur die Tür wieder geschlossen hat? Wahrscheinlich hat sie vor Schreck und Aufregung die ruhige Überlegung eingebüßt. Mein Gott, ich verstehe das alles nicht. Über Gertrudes Antlitz ging es wie der Schein eines Lächelns. Und abermals rüttelte der junge Gelehrte an der verschlossenen Tür. Was mache ich nur? Vielleicht hat sie ernstliche Verletzungen davongetragen. Vielleicht gar die Besinnung verloren? Gott, wenn sie... Und ich stehe hier und vermag ihr nicht zu helfen, ihr, die ich liebe als mein Leben. Er verstummte mit einem Blick auf Gertrude. Gertrude ergriff seine Hand. Beruhigen Sie sich, Herr Doktor, sagte sie leise. Und ein zuversichtlicher Blick traf schalkhaft den seinen. Dann setzte sie, plötzlich lauter sprechend, hinzu. Ich will den Institutsdiener rufen, im Souterrain, nicht wahr? Dass er einen Schlosser holt, falls es nötig sein sollte. Was ich aber nicht glaube, schloss sie wieder leiser sprechend. Und schon eilte sie die Treppe hinab. Dr. Schlichtmann versuchte noch einmal, die Tür zu öffnen. »Miss Mabel, hören Sie mich, ich bitte, ich beschwöre Sie, öffnen Sie. Sind Sie verletzt? Was ist Ihnen denn? Weshalb die verschlossene Tür? Muss ich erst meine Stellung hier im Institut geltend machen? Ihnen gegenüber? Miss Mabel, liebste Miss Mabel, so öffnen Sie doch, ehe Fräulein Gertrude mit dem Schlosser zurückkehrt.« Und abermals drückte er auf die Klinke. Die Tür ging auf. Dr. Schlichtmann stürzte ins Zimmer. Miss Mabel lehnte hinter der Tür, totenblass, von ihrem weißen Halse sickerte Blut. Mit einem Aufschrei riss er sie an sich und hielt sie in seinen Arm. »Mabel«, flüsterte er, »liebste Mabel«. Sie sagte nichts, sie schloss die Augen und ihre stolzen Lippen wichen seinem Kuss nicht aus. Dann sagte sie, wie aus einer Betäubung erwachend, »Wo ist Gertrude?« Sie holt den Institutsdiener und den Schlosser, die Tür war ja verschlossen, bis jetzt. Woher kam denn der furchtbare Knall? Fräulein Gertrude wäre vor Schreck bei einem Haar die steile Treppe hinabgestürzt, wenn ich sie nicht noch im letzten Moment aufgefangen hätte. Mabel, wie hast du mich erschreckt? Die ernste Falte auf Mabels Stirn ist plötzlich verschwunden, und wie Sonnenschein bricht es aus ihren Augen, als sie sich jetzt aufs Neue seiner Umarmung überlässt. Es war ja nichts weiter, sagte sie dann lächelnd. Das kleine gläserne Gasometer hat den Druck der Dämpfe nicht ausgehalten. Aber du blutest, ja? Und er presste sein Taschentuch auf die langsam hervorquellenden roten Tropfen. Ein Hautriss, wohl von einem vorbeifliegenden Splitter. Habe ich dich auch nicht überrascht, und darf ich dich die meine nennen, endlich? Fragte er dann, und ein Zagen klang plötzlich wieder aus seinen Worten. Sie sagte nichts, nur ihre Blicke ruhten in den seinen, fest und froh und strahlend. Draußen klopfte es leise. »Herein«, rief Mabel. »Fräulein Gertrude«, jubelte Dr. Schlichtmann der Eintretenden entgegen, »Sie suchen hier eine Verletzte und finden eine Verlobte.« Mabel war zu ihr geeilt und küsste sie. Gertrude sah schelmisch lachend von dem einen zum anderen. »Ich wusste es, meine Herrschaften«, sagte sie dann, beiden gratulierend. »Sie wussten es?« fragte Dr. Schlichtmann ungläubig. »Aber woher denn?« »Aus den Erscheinungen der Katalyse.« »Katalyse, das Wort haben Sie mir heute schon einmal gesagt, und ich möchte meine Frage wiederholen. Was wissen Sie denn davon, gnädiges Fräulein?« »Spotten Sie nicht, Herr Doktor, ich habe auch ein Experiment gemacht, und es ist überraschend schnell und glänzend gelungen. Allerdings bin ich dabei ein wenig dem glücklichen Zufall verpflichtet. Aber der ist ja wohl bei vielen Experimenten etwas mit im Spiele. Jedenfalls ist mein Experiment gelungen, durch Katalyse. Katalyse aber nennen wir die Beschleunigung der Verbindung zweier Stoffe durch die bloße Gegenwart eines Dritten, der dabei nicht verändert wird. Nicht wahr, ich habe den Satz aus deiner wissenschaftlichen Abhandlung gut behalten, liebste Mabel?« Ende von Katalyse von Karl Grunert. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. www.prowings.com Mr. Vivacious Style von Karl Grunert. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Mr. Vivacious Style von Karl Grunert. Miss Annie, die Cousine meiner Frau in Chicago, Illinois, 200 North Center Avenue wohnhaft, sandte mir heute eine Nummer der deutsch-amerikanischen Zeitung Chicagoer Tribüne, worin sie folgenden Artikel rot angestrichen hatte. Eine sonderbare Geschichte, die selbst für unsere hiesigen Verhältnisse recht amerikanisch klingt, wird aus einem unserer Landstädtchen gemeldet, zu deren Verständnis wir Folgendes vorausschicken. Schon seit einiger Zeit erregten einige kühn und geistvoll geschriebene Feuilletons in einem unserer größten Blätter die Aufmerksamkeit aller Gebildeten. Es war nicht so sehr Energie und Feuer, die sie vor unserer Tagesliteratur auszeichneten, als die geradezu frappante Ähnlichkeit, die sie in Stil und Auffassung mit den Artikeln des bekannten Mr. Vivacious Style besaßen, der, wie unsere Leser sich erinnern werden, vor einigen Jahren bei dem Eisenbahnzusammenstoß bei Buffalo so plötzlich ums Leben kam. Sein zermalmter Körper wurde damals als einer der letzten unter den Trümmern des Zuges gefunden. Da der Kopf fehlte, wurde seine Identität nur durch einige in der Brusttasche seines Rockes gefundenen Schriftstücke, darunter ein druckfertiges Manuskript über den Rassenkampf, festgestellt. Wir beklagten damals mit dem ganzen Amerika, ja mit der ganzen zivilisierten Welt, den großen Verlust, den die Publizistik, die Wissenschaft, die Menschheit mit dem Tode Mr. Styles erlitten hatte. Aber wir führten in unserem Nekrologe schon damals aus, dass das grausame Schicksal hier eigentlich trotz seiner rauen Hand barmherzig gewesen sei und den berühmten Autor durch ein jähes Ende vor langem körperlichen Leiden bewahrt habe. Denn den Vertrauten des Mr. Style sei es nur zu sehr bekannt gewesen, wie schwer krank er schon seit langen Jahren war. Nur ein so starker Geist wie der seine habe so lange über die Materie zu siegen verstanden, und niemand habe seinen glänzend geschriebenen, alle Vorzüge unserer besten Klassiker zeigenden Aufsätzen angemerkt, unter welchen körperlichen Qualen sie entstanden. Wir wagten es damals, vergleiche 26. Jahrgang, Nummer 245, eine Parallele mit unserem großen deutschen Dichter Friedrich Schiller zu ziehen, für den wir Deutschamerikaner vielleicht mehr als seine Landsleute daheim im Vaterlande übrig haben. Wir führten aus, wie viel die Welt einst bei dem Tode des großen Dichters verloren habe, wie viel von seiner Feder noch zu hoffen gewesen und dass die Zahl seiner ungeschriebenen Werke gewiss viel größer sei als die der Hinterlassenen. Wir beklagten die Hinfälligkeit der Menschennatur, die einen solchen Feuergeist in die Fesseln eines kränklichen Körpers gebannt habe, Pegasus im Joche. Wir schrieben, dass gerade solche Fälle es seien, welche uns Menschen den unbescheidenen Wunsch in der Seele erwecken, die Natur meistern zu können, das heißt, im Interesse der Menschheit solche begnadeten Geister von dem Schicksal ihrer zufälligen körperlichen Konstitution befreien zu können. Nun aber kommt, wie eingangs erwähnt, aus einem kleinen Landstädtchen am Ohio die unglaubliche Kunde, dass Mr. Vivacious Style noch lebt, dass jene famosen Artikel in der Sun und anderen Blättern, welche die letzten aktuellen Fragen in überraschender, ganz eigenartiger, aber hochmoderner Weise beleuchten, buchstäblich von ihm herrühren. Dabei bleibt nur das eine rätselhaft, wie er und ob er bei dem Eisenbahnunglück gerettet worden ist, da doch seine Freunde seine Leiche rekognosziert haben. Seine früheren Verehrer glauben daher nicht an seine Autorschaft in Bezug auf seine jetzigen Veröffentlichungen und halten die ganze Geschichte für ein schlaues Pressemanöver. Umso mehr, als niemand bis jetzt den wiedererstandenen Vivacious Style gesehen oder gesprochen hat. Für die Wahrheit der Sache aber spricht unseres Erachtens trotz aller gegenseitigen Äußerungen die erschienene Artikelserie in einwandfreier und völlig überzeugender Weise. So schreibt nur einer von unseren lebenden Autoren, und das ist Mr. Vivacious Style, ex ungue leonem. Wir erörtern gar nicht erst, wie andere Zeitungen die verschiedenen Möglichkeiten einer plausiblen Erklärung der mysteriösen Angelegenheit, Benutzung früherer, noch unveröffentlichter Manuskripte Styles, Nachahmung seiner Schreibweise durch einen jüngeren, begabten Journalisten etc. Wir behaupten mit aller Entschiedenheit die Echtheit der Leitartikel in der Sun. Wir wissen, dass wir mit dieser Behauptung jetzt ziemlich alleine stehen, aber die Zukunft wird uns recht geben. So weit hatten wir gestern geschrieben. Inzwischen hat die ganze Sache eine überraschende, um nichts weniger wunderbare Aufklärung gefunden. Mr. Vivacious Style lebt tatsächlich oder hat bis vor wenigen Tagen noch gelebt. Allerdings muss man bei dem Wort »leben« insofern eine Einschränkung machen, als nicht er selbst, sein ganzes körperliches Ich, seit jenem Eisenbahnunglück weitergelebt hat, sondern nur sein Kopf. Dr. Magician, dessen Name vielleicht manchem unserer Lehrer als der eines genialen Naturforschers und Bahnbrechers namentlich auf biologisch-chemischem Gebiete bekannt sein wird, hat zur Beruhigung der öffentlichen Meinung und zu seiner eigenen Rechtfertigung Folgendes in Nowhere City zu Protokoll gegeben. Ich, Dr. Magnus Magician, war bei jenem Eisenbahnzusammenstoß zufällig in der Nähe der Unglücksstätte. Den wenigen Passagieren, die noch am Leben waren, leistete ich, so gut es ging, die erste Hilfe. Als ich schließlich auch in das Innere des fast ganz zerstörten Speisewagens drang, der nach Aussage der Überlebenden im Moment des Zusammenstoßes unbesetzt gewesen war, fand ich dicht bei dem explodierten Kohlensäureapparat einen Kopf, kunstgerecht vom Rumpfe getrennt, wahrscheinlich durch ein von der Explosion geschleudertes Metallstück wie vom Seziermesser des Anatomen. Dieser Kopf lag auf einem Häufchen von Schnee, wie auf einem Kissen, gebildet von der beim plötzlichen Ausströmen gefrierenden flüssigen Kohlensäure. Wunderbar ergreifend war mir, der ich in meinem Berufe so manche Sektion ausgeführt habe, der hohe Intellekt, der aus seinen Zügen sprach, und die rätselhafte, lebensfrische Farbe seines Antlitzes. Der Anblick ergriff mich so, dass ich mich zu ihm herniederbeugte. Dann entdeckte ich, dass durch die gefrorene Kohlensäure eine plötzliche Stillung der Blutung eingetreten war. Die Öffnung der großen Arterien war hermetisch durch Verschlusspfropfen von gefrorener Kohlensäure geschlossen, überhaupt die ganze Wundfläche mit einer dicken Schicht festen Eises überdeckt. Ich beschloss, meinen Fund mitzunehmen, um an ihm wissenschaftliche Experimente zu machen. Sorgfältig umgab ich ihn mit einer Packung von Kohlensäureschnee, hüllte ihn behutsam ein und trug ihn in mein Automobil, das in der Nähe stand. Unterwegs dankte ich dem Zufall, der mir ein solches Versuchsobjekt in die Hand geliefert. Ich arbeitete damals gerade an der Herstellung einer Ersatzflüssigkeit für Menschenblut, die ich bei drohender akuter und chronischer Herzschwäche, bei Verblutungen, Gasvergiftungen und so weiter durch Transfusionen in die Blutbahn des menschlichen Körpers einführen wollte. Mein durch ein biologisch-chemisches Verfahren gewonnenes Präparat Sanguinum reagiert nach der Uhlenhutschen Methode genau wie Menschenblut. Es musste also imstande sein, die Funktionen des natürlichen Blutes zu erfüllen. Zu Hause im Laboratorium angelangt, war meine erste Sorge, den Kopf sorgfältig und allmählich aufzutauen, die Wundflächen schmerzlos zu machen und ihn an den Transfusionsapparat anzuschließen. Dann öffnete ich den Hahn des nach Art eines Pulsometers funktionierenden Instruments, um mein künstlich erzeugtes Blut in die Arterien des Versuchsobjektes einzuführen. Es gehört nicht in ein amtliches Protokoll, hier von dem Gefühl zu sprechen, das mich erfasste, als ich den leblosen Kopf allmählich wieder zum Leben erwachen sah. Das leise Sichröten der Wangen, das Zittern der noch geschlossenen Augenlider, den Wechsel des Mienenspiels in den langsam sich belebenden Zügen und endlich das Aufschlagen der Augen, die vom Tode erwacht, wieder zurück ins Leben blicken. Hier passt einmal der Ausdruck voll und ganz, dass für ein solches Gefühl die Sprache zu arm ist. Genug, er erwachte und sah mich an. Ich sah, wie seine Lippen sich bewegten, aber das Sprechen war ihm unmöglich. Es fehlte ihm ja das Organ, das seinen Kehlkopf mit der dazu nötigen Luft versorgte. Ich neigte mich zu seinem Ohr und erzählte ihm langsam alles, sein Unglück, die Auffindung seines Hauptes und sein Hierherkommen und sein Erwachen vom Tode. Ungläubig starrte er mich lange an. Endlich ging ein Lächeln über seine Züge, ein sonniges, glückliches, befreiendes Lächeln, das auch meine Seele von einem stillen Selbstvorwurfe erlöste. Wieder wollte er sprechen und mir war, als ob seine Lippen immer nur zwei Worte formten. Thank you. Meine nächste Sorge war, einen Apparat zu konstruieren, der ihm das Sprechen wieder möglich machte. Das heißt, eine Art automatischen Blasebalgs, der durch den noch vorhandenen Luftröhrenrest Luft in seinen Kehlkopf einführte. Tag und Nacht arbeitete ich unausgesetzt fieberhaft. Endlich kam ich damit zustande und schaltete meinen Apparat ein. Das Experiment gelang besser, als ich gehofft. Zwar fehlte seiner Stimme die Klangfülle, da ja die Resonanz des Tones im Brustkorbe fehlte. Auch die Regulierung des Atems machte ihm anfangs noch Schwierigkeiten, aber er konnte doch sprechen und sich mir verständlich machen. Und nun erst erfuhr ich aus seinem eigenen Munde, welchen illustren Kopf ich beherbergte. Mr. Vivecius Style hatte ich gerettet. Wenigstens, wie er selber launig bemerkte, den Teil seines Ichs, der an seinem Leibe im Leben allein etwas getaugt. Und nun änderte sich mit einem Schlage mein Verhältnis zu meinem Versuchsobjekt. Schon längst war ich ein begeisterter Verehrer des mir bisher persönlich unbekannten Vorkämpfers für edleres Menschentum, für Würde und Freiheit der Gesinnung, für Schaffung geistiger Werte, für den wahren Adel unseres Geschlechts gewesen. Durch meine Fachgenossen hatte ich mit Bedauern erfahren, dass gerade die Tage dieses seltenen, hochbegabten Menschen gezählt seien, dass er unter der Bürde eines kränklichen, schon von Haus aus schwächlichen Körpers leide. Von dieser Stunde an betrachtete ich es als meine edelste Lebensaufgabe, diesen begnadeten Intellekt der Menschheit zu erhalten und zu pflegen mit allen Mitteln, welche mir die Wissenschaft und meine ärztliche Erfahrung an die Hand gaben. mußte ich doch in der wunderbaren Verkettung aller Umstände seiner Errettung mehr als bloße Zufälligkeiten erblicken. Um ihm die journalistische Tätigkeit, nach der er sich sehnte, zu ermöglichen, schaffte ich einen Phonographen an, in den er seine Artikel sprach. Später ersetzte ich diesen durch ein Paulsensches Telegraphophon, um ihn ungestört auch die Aufnahme längerer Abhandlungen zu ermöglichen. Gerne habe ich mich der kleinen Mühe unterzogen, seine gesprochenen Aufsätze mit der Schreibmaschine in gewöhnliche Schrift zu übertragen. So haben wir diese vergangene Zeit her zusammengearbeitet. Ganz zuletzt bestand er darauf, um mich von der Arbeit des Niederschreibens zu entbinden, auf seine Kosten eine der neu erfundenen Sprechschreibmaschinen zu erwerben. Seit diesem Zeitpunkte hat er seine Manuskripte ganz allein druckfertig hergestellt. Auf seinen Wunsch sollte ich keiner lebenden Seele unser beiderseitiges Geheimnis seiner körperlosen Existenz verraten. Selbst seinem langjährigen Freunde und Verleger, dem Herausgeber der Sun, gegenüber sollte ich schweigen, habe ihn aber dennoch heimlich ins Vertrauen gezogen, wie er mir jetzt in Anbetracht der Sachlage wohl gern bestätigen wird. Nur einmal wurde es meinem armen Freunde schwer, sein Geheimnis zu bewahren. An jenem Tage, als er erfuhr, dass Miss Evelyn H., eine begeisterte Freundin und Verehrerin, infolge seines schrecklichen jähen Endes schwer erkrankt sei. In jener Stunde dichtete er das Sonett »Der Tote an die Lebende«, das damals die Runde durch viele unserer großen Zeitungen machte und dessen Schlussterzinen in deutscher Übersetzung lauteten: »Zwar bin ich fern, doch nicht im Reich der Geister, zwar nicht mehr Mensch, doch sterblich noch, wie einst, zwar körperlos, doch meiner Sinne Meister, ein Wunder, leb ich, neu vom Tod geboren. Und ob du um den jäh Entrissenen weinst, was du geliebt, das hast du nicht verloren.« Verse, die erst durch meinen jetzigen Bericht völlig verständlich werden, aber sonst arbeitete er, als ob nichts geschehen wäre, seine journalistische Gewandtheit, seine schlagende Dialektik, sein reiches Wissen und Können und, last not least, seine Menschenliebe zeigten sich in unveränderter Weise in jeder Zeile. Um ihn und mich das Ungewöhnliche und traurig Furchtbare seiner Erscheinung vergessen zu lassen, das lebendige Menschenhaupt auf der arbeitenden Maschine, hatte ich ihm meine Kleidung zurechtgemacht, die wie ein bequemes Hausgewand bis zum Halse heraufgeschlossen war und alles verhüllt. Gerade um diese Zeit begann der Kampf um die sogenannte Colored Bill im Lande, die von Mr. Retrosai eingebracht wurde, laut welcher den Farbigen aller Rassen nicht mehr die bisherigen Rechte im Gebiet der Vereinigten Staaten zustehen sollten, und gerade Mr. Vivacious Styles Artikel in der Sun waren es, welche durch ihren flammenden Protest gegen diese Bill die große Bewegung unter unseren Mitbürgern entfacht haben, in der wir noch stehen, eine Bewegung, welche sich schließlich in der Presse zu einem journalistischen Duell zwischen Mr. Style und Mr. Retrosai zugespitzt hat. Es ist hier nicht der Ort, auf die Kampfweise Mr. Retrosaiers hinzuweisen, die das ganze Arsenal persönlicher und politischer Verdächtigungen gegen Mr. Style aufgefahren hat. Mr. Vivacious Style hat trotz aller Verdächtigungen mit seiner Idee vor dem Forum der öffentlichen Meinung den Sieg davongetragen. Das war eine seiner letzten Freuden. Denn er selbst gefiel mir, dem Arzte, seit einiger Zeit gar nicht recht. Seine sonstige Lebensfreude und sein goldener Humor nahmen ab. Besorgt überprüfte ich meine Apparate, untersuchte ich seinen Zustand. Es war, wie ich erkennen musste, ein rein seelisches Leiden, und ich glaubte auch mit Sicherheit den ursächlichen Zusammenhang seiner Melancholie mit der Krankheit Miss Evelyn Haas gefunden zu haben. Dazu kam, dass ich gerne noch einen Vertrauten für unser Geheimnis gewonnen hätte, der mit liebevoller Sorgfalt für sein Wohlergehen, das hieß also in diesem Falle, für die peinlich gewissenhafte Bedienung der Apparate Sorge trug, wenn ich einmal irgendwie verhindert sein sollte. Beispielsweise muss das Sanguinum alle 24 Stunden frisch bereitet werden, unter anderem. Das alles brachte mich zu dem Entschluss, jene Freundin Mr. Vivacious Styles, von der ich durch vertrauliche Erkundungen erfahren, dass auch ihre Krankheit nur noch seelischer Natur sei, aufzusuchen. Natürlich ohne Mr. Styles Vorwissen. Ich musste mich zu diesem Zwecke auf einen halben Tag von ihm entfernen, glaubte mich aber für diese kurze Abwesenheit auf meinen langjährigen Diener Fein verlassen zu können. An dem Tage meiner Abreise kontrollierte ich noch einmal sorgfältig den Gang der Apparate. Dann nahm ich kurzen Abschied von Mr. Style mit dem Versprechen, in ein paar Stunden wieder bei ihm zu sein. Ich habe ihn nicht mehr lebend wiedergesehen. Mr. Retrosaie hat bekanntlich immer die Echtheit jener Artikel in der Sun bestritten. Wenn es seinen immer wieder erhobenen Zweifeln auch nicht gelungen ist, Mr. Style und mich aus unserer Reserve hervorzulocken, so wird er doch andererseits weder Mittel noch Wege gescheut haben, hinter unser Geheimnis zu kommen. Wahrscheinlich hat der allmächtige Dollar auch hier sein Werk verrichtet. Irgendein Detektivbüro wird mich als den Vermittler der Artikel ihm ausfindig gemacht haben. Genug. Es steht nach meinen Ermittlungen fest, dass er sich wochenlang in Nowhere City aufgehalten und schließlich meinen Diener mit einer großen Summe bestochen hat, ihm von einer längeren Abwesenheit meinerseits sofort Nachricht zu geben. In den Stunden meiner Abreise ist er dann in mein Haus eingedrungen und hat die durch ein Kunstschloss verwahrte Tür meines Laboratoriums erbrochen. Was weiter geschehen ist, hat mir kein lebender Mund verraten, sondern der Phonograph, der von mir für alle Fälle beim Weggange zur Aufnahme in Tätigkeit gesetzt wurde. Nach diesem phonographischen Bericht hat Mr. Retrosaie beim Anblick des in seiner Verhüllung völlig menschlich und natürlich erscheinenden Gegners ausgerufen: »Goddamn, der Kerl lebt wahrhaftig noch«, worauf Mr. Style ruhig geantwortet hat: »Ja, Mr. Retrosaie, ich hoffe, Ihnen das noch besser mit meiner Feder als mit meinem Anblick zu beweisen. Wollen Sie mir nicht wenigstens im Interesse Ihrer vielen Freunde und Gegner erzählen, wie Sie eigentlich lebendig aus jenem Eisenbahnzug Ihr wertes Ich gerettet haben, Mr. Style? Da eine große Zahl von Personen, darunter Ihre treuesten Anhänger, Sie damals als veritable Leiche agnosziert haben, wäre eine Aufklärung dieses Widerspruchs aus dem Munde Ihres politischen Gegners immerhin von Bedeutung. Auch, goddamn, für Ihre neuesten Schützlinge, die verdammten Farbigen.« In diesem Augenblicke hatte, nach der Angabe des Phonographen, der automatische Regulator des Transfusionsapparats eingesetzt. Das eigentümlich schnarrende Geräusch hatte natürlich die Aufmerksamkeit Mr. Retrosaies erregt und damit seinen Verdacht. Mitten im Wort hat er sich unterbrochen, um dann in höhnischem Tone fortzufahren. »Was ist das? Woher kam das? Haben Sie etwa ein Uhrwerk im Leibe, Mr. Style? Ist Ihre jetzige Existenz doch nur ein verdeckter Humbug? Goddamn, das wäre. Lassen Sie doch sehen.« Wahrscheinlich ist Mr. Retrosaie dann näher herangetreten und hat die Verkleidung Mr. Styles untersucht. Machtlos und wehrlos ist der Ärmste allen Angriffen seines Gegners ausgesetzt gewesen. »Also, das ist Ihr Geheimnis, Mr. Style. Sie sind gar kein ordentlicher Mensch mehr, sondern nur noch ein verkappter Mechanismus. Und Sie wagen es, sich noch immer in den Kampf der Meinungen zu mischen. Sie wagen es, mir allerlei Maschinationen vorzuwerfen und sind selbst doch nur eine Maschine, die dieser schlaue Medizinmann mit seiner verdammten Kunst wieder notdürftig zusammengeflickt hat. Sie sollen mich nicht länger angreifen mit Ihren hirnverbrannten Artikeln. Goddamn, lassen Sie doch mich Sie einmal genauer untersuchen. Es soll mir doch gelingen, Sie samt Ihrem Mechanismus fernerhin unschädlich zu machen. Haha. Hier ist ja ein Stück Glasrohr eingesetzt in Ihren Automatenleib. Das wird sich doch zerbrechen lassen.« Der Phonograph verzeichnet hier ein heftiges Geräusch, das Zerschmettern des Glasrohres wahrscheinlich durch einen Schlag mit dem Spazierstock und ein zischendes Sprudeln, das Ausströmen des Sanguinums, des künstlichen Blutes. Mr. Vivacious Style hat gefühlt und gewusst, dass es rasch mit ihm zu Ende gehe. Er hat ausgerufen: »Sie haben gehandelt, wie es Ihrem Charakter entspricht, wie ein feiger Schuft. Ich fühle, dass ich verbluten muss. Oh, Mr. Magician, mein lieber Freund, mit so viel Schlechtigkeit kämpft ein ehrlicher Mann vergebens. Elender Retrosaie, so triumphiere, denn mich hast du vernichtet, aber meine Idee nicht, und sie wird mich an dir rächen.« Zur festgesetzten Zeit kehrte ich in mein Heim zurück. Ich kam mit frohem Herzen. Miss Evelyn H. fühlte sich kräftig genug, schon morgen bei mir einzutreffen, um sich mit mir in die Pflege des lieben Geretteten zu teilen. Erstaunt darüber, dass Fein mich nicht an der Hauspforte empfing, blieb ich einen Moment im Flur stehen und rief. Es erfolgte keine Antwort, wohl aber vernahm ich in diesem Augenblicke ein dumpfes Geräusch, das von einem heftigen Geknatter wie von einer starken elektrischen Entladung begleitet war. Nichts Gutes ahnend eilte ich in atemloser Hast die Treppe zum Laboratorium hinauf und stürzte hinein. Mein erster Blick flog auf Mr. Rivetches Style. Bleich wie ein edles Marmorbild lag sein gesenktes Haupt ein wenig zur Seite geneigt auf dem Kissen, das ich ihm zur Stütze beim Schlummern angebracht. Ich sah mit blutendem Herzen, dass ich zu spät kam. Ein weiterer Blick auf den von seiner Hülle halb entblößten Apparat ließ mich auch das Zerstörungswerk als die Ursache der plötzlichen Katastrophe erkennen. Und nun fand ich auch den Täter. Er lag in der Hochspannungsleitung meines Laboratoriums eingeklemmt, zu einem einzigen Krampf zusammengezogen in einer Ecke unter dem Transformator. Aus Abbildungen, die ich besaß, erkannte ich ihn als Mr. Rittrosai, den erbittertsten Feind meines verlorenen Freundes. Aber erst nachdem ich mich mit trauriger, unumstößlicher Gewissheit überzeugt hatte, dass alle meine ärztliche Kunst und Wissenschaft diesmal bei Mr. Vivetius Style zu spät kam, erst dann, ich schäme mich nicht, es zu gestehen, habe ich mich um Mr. Rattrosai bemüht. Ich stellte den Strom ab, löste seine zusammengekrampften Glieder von der Leitung und machte Wiederbelebungsversuche. Als diese fruchtlos blieben, führte ich ihm durch Transfusion Sanguinum zu, das künstliche Blut, das er meinem schändlich hingeopferten Freunde durch seine ruchlose Tat entzogen hatte. Er erwachte endlich wieder und kehrte ins Leben zurück. Er erkannte mich und wollte sprechen, aber seine Zunge lag ihm wie Blei im verzerrten Munde. Er versuchte zu schreiben, aber seine Hände waren gelähmt und kalt und starr wie Stein. Aber auch ohne sein Geständnis konnte ich mir das Geschehene vollends erklären. Wahrscheinlich hatte er mich kurz nach seiner vollendeten schmählichen Tat kommen hören und sich zur Flucht gewandt. Dabei war er gestolpert und hatte sich festhalten wollen, aber das Metallgestänge, das er in der Hast ergriffen, war das Kabel meiner Hochspannungsleitung, und der Schlag von 50.000 Volt hat ihn getroffen. Der Phonograph gab mir den Zusammenhang des Ganzen. Der Elende hat seinen Zweck erreicht. Mr. Rivetches Style ist nicht mehr. Aber die gute Sache hat ihren treuen Kämpfer selbst gerecht. Schneller, als er wohl selbst gedacht. Mr. Rattrosai ist gelähmt an Zunge und Händen für immer. Bis hierher hatte ich den Artikel in der Chicagoer Tribüne gelesen. Kopfschüttelnd schlug ich die Zeitung um. Die Nummer war vom 1. April. Aber Miss Annie... Ende von Mr. Vivetius Style. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. www.prowings.com Hannele von Fritz von Ostini. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Illy. Hannele von Fritz von Ostini. Frau Claire hatte mit dem Ausdruck tiefer Ergriffenheit zugehört. Sie hatte wirkliche, lebhaftige Tränen geweint, und jetzt, im Zwischenakt, blickte sie mit ihren schönen, feuchten Augen in der Loge umher. Zum Verrücktwerden sah sie aus. Seele von einer Frau, schnarrte Raswitz, und der Herr Kommissionsrat Radeke, der glückliche Besitzer dieser Frauenseele, sagte eitel. Nicht wahr? Ja, was das Gemüt angeht, ist sie großartig. Aber in den Webern hat sie nur so geschluchzt. »Sind wohl riesiger Schüttergnädige?« fragte Raswitz jetzt, geistrig wie immer die schöne Frau. Sie hauchte ein Ja, das noch vibrierte vom Weinen. Und dann fuhr sie mit ihrer tiefen, weichen Stimme fort, welche sie ebenso kleidete wie die nassen Augen. »Hauptmann Zwerg erinnert mich an Selbsterlebtes.« »Ah? Oh? Erzählen?« Die Insassen der Loge steckten die Köpfe zusammen, um besser zu hören, und Raswitz beugte sich ebenfalls über Frau Klerns blanke Schultern vor. Vielleicht auch, um besser zu sehen. Die Kommissionsrätin aber erzählte. Auf unserem schlesischen Gut lebte eine arme Taglöhnersfrau, die Lene, die auch oft zur Aushilfe zu uns in die Küche kam. Ihr Mann war tot. Sie hatte ein 12-jähriges Mädchen, das Hannele hieß, wie die Heldin unseres Dichters. Eines Tages kam aus der Küche ein Stück Silberzeug weg. Der Verdacht fiel auf die Lene. Unsere Köchin sagte so bestimmt gegen die Frau aus, dass diese verhaftet und angeklagt wurde. Im Verhör war sie verwirrt, widersprach sich. Kurz, sie wurde zu einem halben Jahre verurteilt. 3 Monate mochte sie abgesessen haben, da vermisste ich eines Tages wieder etwas vom Silberzeug. Ich ließ bei den Dienstboten nachsuchen, und man fand das Gestohlene eben bei jener Küchin, die Lene beschuldigt hatte, und das, was Lene gestohlen haben sollte, fand man auch im gleichen Versteck. Denken Sie nur. Wie interessant. Gleich am nächsten Tage haben wir an die Behörde telegrafiert, dass Lene unschuldig sei. Telegrafiert, wiederholte der Kommissionsrat bedeutend, mit einem stolzen Blick in der Runde Bewunderung heischend. Seele von einer Frau, schnarrte Raswitz abermals, jetzt im Moll. Lene wurde freigelassen und kam aufs Dorf zurück, aber von nun ab ging es ihr schlecht. Zwar gab ihr mein Mann eine reiche Entschädigung. 100 Mark, warf Herr Radeke dazwischen mit einem Ton, als hingen noch 6 Nullen an diesem 100. Und ich schenkte der Lene überdies jene silberne Spargelzange, um die es sich bei der Anklage gehandelt hatte. Aber von dem allen war nach 3 Monaten kein Heller mehr da. Solche Menschen wissen nichts zusammenzuhalten. So kam die Lene immer weiter zurück. Die Leute im Dorfe wollten ihr keine Arbeit geben. Gesessen hatte sie ja nun einmal. Und wir konnten sie natürlich auch nicht nehmen. In den Gefängnissen lernen die Leute doch nichts Gutes. Immer tiefer sank die Lene und am Ende stahl sie wirklich. Und das Hannele? Das ist eben das Furchtbare. Auch das Kind geriet auf den Pfad des Bösen. Es stahl schließlich mit der Mutter. Und eines Tages, als der Landgendarm die beiden fortführen wollte, weil sie einen Korb Rüben von unserem Felde genommen hatten. Die Undankbaren. Da entlief das Mädchen, stürmte wie wahnsinnig, jammernd und schreiend, immer geradeaus, direkt in den Fluss, dessen hochgehende Wellen es verschlangen. Man hat seine Leiche nie wieder gefunden. Ich habe oft an das arme Kind denken müssen. Und heute wieder. Noch ein Tränlein blinkte in den langen, dunklen Wimpern der Frau. Welch ein weiches Herz sie haben, bemerkte Raswitz wiederum sehr treffend. Und der Kommissionsrat fügte bei. Das Weichste in Berlin, in dem Fach ist sie einzig. Ende von Hannele von Fritz von Ostini. Gelesen von Elli, Juli 2011. Hans und Marie von Fritz von Ostini. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Hans und Marie, eine durchaus normale Liebesgeschichte von Fritz von Ostini. Es war Frühling, die Obstbäume blühten und unter den Hecken die Veilchen. Es war ein Frühling so schön, dass ihm auch die Menschen ihre Herzen auftaten. Der Himmel blaute, die Sonne schien, die jungen Leute gingen ohne Paletot spazieren und auf den Gassen spielten jauchzend die Kinder. Die Alten aber saßen vor den Häusern in der Sonne und auch die Ältesten von ihnen konnten sich an einen Frühling so schön wie der schlechterdings nicht erinnern. Auch die Jungen hatten natürlich ihr Teil an dem wundervollen Frühling und ihre Herzen wurden weit, so weit, es ist gar nicht zu sagen. Am offenen Fenster des schönsten Hauses in der kleinen Stadt saß ein junges Mädchen mit seiner Näharbeit. Ein Mädchen so hübsch wie der ganze Frühling, der draußen blühte. Aber ganz so sonnig wie dieser schien ihr Gesichtlein nicht. Wie Wolkenschatten lag's darüber und die großen blauen Augen schimmerten feucht. Was aber dies Lenzgewitter zusammengezogen hatte über dem Herzen der armen kleinen Marie, das war die Liebe. Dem reichen Hause gegenüber in der gleichen Gasse lag ein recht unansehnlicher und altersschwacher Bau mit vielen Rissen und Sprüngen und niedrigen Fenstern. Und hinter einem von diesen Fenstern saß Tag um Tag ein junger, braver Handwerksgesell an seiner Arbeit. Da flogen deine Blicke hinüber und herüber. Und eines Tages hatten sie sich lieb, der Hans und die Marie. Sie sagten sich's auch eines Abends in den Stachelbehecken des Gartens. Nun wäre für die beiden die Welt so voller Jubel und Glückseligkeit gewesen, wie der Kirschbaum, unter dem sie sich zum ersten Male küssten, voll von Blüten war. Aber da war der alte Zwist zwischen dem alten und dem neuen Hause, der alte Zwist und eine alte Schuld und ein halsstarriger und geldstolzer Vater, der Nein sagte. Herzensnot und Tränen kamen, Wirren und Sorgen, Harren und Bangen, bittere Reden und süßer Trost, Argwohn und List, Hoffen und Hahn, Schluchzen und Verzweifeln. Aber irgendetwas hat zu guter Letzt Mariens Vater doch weich gemacht. Das Schicksal oder die Gicht oder die treue Liebe der beiden, Gewissensbisse oder die edle Tat des Schustergesellen. Oder das alles zusammen. Da sagte der alte Ja und Amen und legte der schöne Marie den wackeren Hans in die Arme. Und übers Jahr, als die Bäume wieder blühten und die alten Leute, die darunter saßen, sich wiederum keines Frühlingssonnenscheins erinnern konnten, so warm wie der, der eben auf ihre runzeligen Gesichter fiel, übers Jahr trug Frau Marie ihren ersten Buben zur Taufe. Aufregend ist diese Liebesgeschichte nicht. Besonders romantisch ist sie auch nicht. Aber eines ist sie gewiss, vollkommen normal. Und noch eines. Für den Hans und die Marie, die schönste Liebesgeschichte, die sie überhaupt erleben konnten. Darüber ist nicht zu streiten. Sich wollen, sich kümmern und sich kriegen. Das ist ein Rezept fürs Glück. Unfehlbar und klar wie Zitronenrum und Zucker zum Punsch. Wenn die Ingredienzien gut sind, muss das Ergebnis köstlich sein. Und wem die Sache zu einfach ist, der kann sich aus den Bestandteilen dieser Liebesgeschichte ungezählte Variationen zusammensetzen.

Die Prinzessin erzählte immer weiter, endlich fiel der Tod von der Bank und lag im Grase und schlief wie ein Murmeltier. Diesen Zeitpunkt benutzte die Prinzessin, um zu entschlüpfen. So war sie auch aus der dritten, ihr prophezeiten großen Gefahr befreit. Jetzt ging sie in ihr Königreich und regierte dort viele, viele Jahre. Es war ununterbrochener Friede unter ihrem Zepter. Kein Krieg, kein Aufstand, nicht einmal ein Auflauf in den Straßen kam zustande. Wozu das, fragten sich die Untertanen. Es macht uns doch nur Langeweile. Sehr viele starben aus Langeweile, aber es war ein seliger Tod und man beneidete sie. Endlich starb die Königin auch. Da der Teufel sie nicht in der Hölle aufnehmen wollte, denn er wusste es aus Erfahrung, wie böse mit ihr zu verkehren war, brachte man sie auf den Mond. Von dem Augenblick an kam der Mond nie aus dem ersten Viertel heraus. Die Astronomen, die am Himmel herumstoben und jede Heimlichkeit daselbst herausbringen, bemerkten, dass der Mond sich eine Schlafmütze über die Ohren gezogen hatte und dass er fest schlief. Man musste die Königin wieder fortnehmen und brachte sie auf die Sonne. Alsbald merkten wieder Astronomen, dass an der Sonnenscheibe ein ungeheurer schwarzer Fleck sich kundgab. Als sie näher hinschauten, war es ein fürchterliches Maul, das die Sonne gähnend aufsperrte und das sie gar nicht wieder schloss, so dass es bereits begann, auf der Erde so dunkel zu werden, dass die Schneider in der Mittagsstunde nicht mehr das Öhrennadeln finden konnten, um den Faden einzufädeln. Es war demnach hohe Zeit, dass man die unglückliche Königin wieder schleunig von der Sonne wegnahm. Man brachte sie auf einen Stern, aber flugs wichen die anderen Sterne 70 Millionen Meilen in der Runde aus ihren Bahnen. Und wenn man nicht wollte, dass das ganze Weltsystem auseinanderfiele, so musste man auch hier die Königin schnell fortbringen. So brachte man sie in den Himmel, wo sie eigentlich nicht hinkommen sollte, weil sie dessen noch nicht würdig war. Die Heiligen, die alles überwinden und ertragen, überwinden und ertragen auch die Langeweile. So ist es denn wahr geworden, rief die Königin. Das Missgeschick, das mir zugedacht war, hat sich in Glück verwandelt. Dank sei der gütigen Fee, die an meiner Wiege erschien. Wer die Kunst zu ignorieren, so recht aus dem Grunde versteht, den kann kein Unglück mehr berühren. Er herrscht in ewiger Majestät. Er tötet seine Feinde mit unsichtbarem Pfeile. Nicht Tod, nicht Sünde, nicht Teufel, entstand der Langeweile. Sie weichen alle, das Weltall selbst, die Sterne, die kreisenden Sonnen, die ewigen Bronnen, sie alle zerstieben und sinken in nichts, vor dem Strahl des Angesichts, vor dem unsichtbaren Pfeile der mächtigen Fee, der Fee Langeweile. Ende von Die Fee Langeweile von Alexander von Ungarn-Sternberg, gelesen von Elli, Juli 2011. Geschichte des Prinzen Bassard von Gustav Feil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Geschichte des Prinzen Bassard aus Tausend und eine Nacht von Gustav Feil. O Herr, es war vor alter Zeit ein König, der einen Sohn hatte, dem keiner seiner Zeitgenossen an Schönheit glich. Er liebte die Geselligkeit und verkehrte viel mit Kaufleuten. Einst war der Prinz in Gesellschaft und hörte, wie jemand sagte, er sei der schönste Mensch seiner Zeit. Hierauf sagte ein anderer, die Tochter des Königs N.N. ist schöner als er. Sobald der Prinz dieses hörte, verlor er den Verstand. Sein Herz pochte heftig. Er rief den Fremden zu sich und bat ihn um den Namen der Prinzessin, deren Schönheit er so über die seinige erhoben hatte. Als der Fremde sie nannte, wurde der Prinz ganz blass und sein Herz beschäftigte sich nur noch mit ihr. Der König, der davon unterrichtet wurde, sagte ihm, mein Sohn, du kannst das Mädchen, das du liebst, erlangen. Habe nur Geduld. Ihr Vater wird sie dir gern zur Gattin geben, wenn ich um sie anhalte. Der Prinz sagte, ich habe keine Geduld. Der König schickte sogleich zu dem Vater der Schönen und hielt bei ihm um die Hand seiner Tochter an. Dieser forderte 100.000 Dinare als Morgengabe. Als aber der König das Geld, das er in seinem Schatze hatte, zusammenzählte, da fehlte noch einiges an den 100.000 Dinaren. Er sagte daher zu seinem Sohne, habe Geduld, bis ich das fehlende Geld zusammenbringe. Dann schicke ich es deinem Schwiegervater und lasse deine Geliebte holen. Aber der Prinz geriet in heftigen Zorn und sagte, ich warte nicht länger, nahm Schwert und Lanze und bestieg sein Pferd und wurde Straßenräuber. Eines Tages fiel aber eine starke Karawane an, wurde überwunden, gefangen und gefesselt, vor den König jenes Landes geführt. Als der König den schönen Jüngling sah, sagte er ihm, du siehst keinem Räuber gleich, gestehe mir die Wahrheit, Junge, wer bist du? Der Prinz schämte sich aber, die Wahrheit zu gestehen und wollte lieber sterben. Da sagte der König zu seinen Räten, wir wollen uns mit diesem Jungen nicht übereilen, denn Übereilung bringt Reue. Es genüge uns, ihn einstweilen in Verhaft zu nehmen. Inzwischen wurde Bassard in seinem Lande vermisst und sein Vater schickte Boten nach allen Seiten, um ihn aufzusuchen. Als auch bei dem König, der ihn gefangen hielt, nach ihm gefragt wurde, rief er, gelobt sei Gott, dass ich nicht übereilt habe. Er ließ sogleich Bassard rufen und sagte ihm, »Warum wolltest du dich selbst in den Abgrund stürzen?« Er antwortete, »Aus Furcht vor der Schande.« »Fürchtest du dich so sehr vor der Schande?« versetzte der König. »So hättest du dich nicht so übereilen sollen. Hast du nicht gewusst, dass Übereilung Reue bringt? Auch ich würde es jetzt bereuen, wenn ich mich übereilt hätte.« Er schenkte ihm dann ein Ehrenkleid und versprach ihm das Fehlende zur Morgengabe. Auch schickte er sogleich zu des Prinzen Vater, um ihn von dem Wohle seines Sohnes zu unterrichten, und redete Bassad zu, selbst wieder zu seinem Vater zurückzukehren. Aber Bassad sagte, »O König, vollende deine Wohltat und schicke mich gleich zu meiner Braut, denn das wird lange dauern, bis ich nach Hause komme, und mein Vater einen Boten schickt und dieser wieder zurückkehrt.« Der König wunderte sich über des Prinzen Ungeduld und sagte ihm lächelnd, »Ich fürchte sehr, deine Übereilung möchte dich straucheln machen und dem Ziele deiner Wünsche entrücken.« Indessen gab er ihm doch ein Empfehlungsschreiben an den Vater des Mädchens. Als der Prinz zum König kam und das Schreiben überreichte, machte ihm der König mit den Großen seines Reiches einen Gegenbesuch und erwies ihm viel Ehre. Auch ließ der König dem Empfehlungsschreiben des Königs und dem Wunsche des Vaters gemäß die Vorkehrungen zur Hochzeit beschleunigen. Am Hochzeitstage war der Prinz aber so ungeduldig, seine Braut unverschleiert zu sehen, dass er durch ein Loch sah, das in der Wand war, welches ihn von seiner Braut trennte. Dies bemerkte seine Schwiegermutter, und es missfiel ihr so sehr, dass sie sich von einem Diener zwei eiserne Stangen bringen ließ, und als der Jüngling wieder ans Loch kam, ihm die Augen ausstieß. Der Jüngling stieß ein jämmerliches Geschrei aus, fiel in Ohnmacht und alle Freude wurde in Trauer verwandelt. »Du siehst, du König«, sagte der Gefesselte, »was das Ende der Übereilung ist. Die Ungeduld dieses Prinzen hat ihm lange Reue zugezogen. Ebenso bereute nachher seine Schwiegermutter ihre unbesonnene Tat, als es zu spät war. Drum, o König, lass mich nicht so schnell umbringen. Du kannst mich ja noch immer töten lassen.« Als der König dies hörte, legte sich sein Zorn wieder, und er ließ den Jüngling wieder ins Gefängnis zurückführen. Am fünften Tage kam der fünfte Vezier, der Thiabor hieß, verbeugte sich vor dem König und sagte, »O König, deine Ehre erheischt, dass, wenn jemand in deine Wohnung blickt, du ihm sogleich die Augen ausstechen lassest. Was musst du erst dem tun, den du mitten in deinem Zimmer auf deinem Bette gefunden, in der Absicht, deinen Harem zu entehren, und dazu, wenn es noch ein Mensch von niederer Herkunft ist? Tilge einmal diese Schmach durch seinen Tod. Wir raten dir dazu als Eifer für die Befestigung des Reiches und als Liebe zu dir. Dieser Mensch verdient keine Stunde mehr zu leben.« Diese Worte reizten des Königs Zorn. Er ließ den Jüngling wieder vor sich führen und sagte zu ihm, »Wehe dir, du hast ein großes Verbrechen begangen. Du lebst schon zu lange, ich lasse dich jetzt umbringen. Denn solange du lebst, haben wir keine Ruhe.« Der Jüngling sagte, »O König, bei Gott, ich bin unschuldig. Darum wünsche ich zu leben. Denn nur der Unschuldige kann trotz aller Strafen sich noch aufrechterhalten. Der Schuldige aber nimmt, auch wenn er noch so lange lebt, doch zuletzt ein trauriges Ende. Das lehrt uns die Geschichte des Königs Dadbin und seines Visiers.« Der König wünschte, diese Geschichte zu hören, und der Jüngling begann. Ende von Geschichte des Prinzen Bassad von Gustav Feil. Gelesen von Elli, August 2011. Die Gesetzestafeln von William Butler Yeats. Übersetzt von Friedrich Eckstein aus Erzählungen und Essays. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Die Gesetzestafeln von William Butler Yeats. Übersetzt von Friedrich Eckstein. Abschnitt 1. »Willst du mir erlauben, Ahernie«, sagte ich, »dass ich eine Frage an dich richte, die ich seit Jahren stellen wollte, aber unterlassen habe, weil wir einander beinahe fremd geworden? Warum hast du das Priesterbarett zurückgewiesen, und zwar fast im letzten Augenblick? Damals, als du und ich zusammenlebten, hast du dich weder um Wein noch um Weiber oder Geld gekümmert, und du hattest für nichts Gedanken als für Theologie und Mystik.« Ich hatte während des ganzen Abendessens auf einen Augenblick gewartet, meine Frage fortzubringen, und wagte sie nun, weil er ein wenig aus der Reserve und Gleichgültigkeit herausgetreten war, die stets seit seiner letzten Rückkehr aus Italien die Stelle unserer einst engen Freundschaft eingenommen hatte. Auch er hatte mich eben über gewisse private und beinahe geheiligte Dinge befragt, und ich dachte, meine Offenheit hätte ein Gleiches von seiner Seite verdient. Als ich zu reden begann, brachte er gerade ein Glas alten Weines an seine Lippen, wie er ihn so gut auszuwählen verstand und den er so wenig würdigte. Und während ich sprach, stellte er es langsam und nachdenklich auf den Tisch und hielt es fest, so daß sein tiefrotes Licht die langen, schmalen Finger färbte. Der Eindruck seines Gesichts und seiner Gestalt, wie sie damals waren, steht noch lebendig vor mir und ist untrennbar verbunden mit einem andern fantastischen Bild, dem eines Menschen, der eine Flamme in seiner nackten Hand hält. In diesem Augenblick erschien er mir als der höchste Typus unserer Rasse, die, wenn sie über die Formalismen der Halbbildung und den Vernunftglauben konventionellen Bejahens und Verneinens emporgestiegen oder unter sie hinabgesunken ist, sich, wenn meine Hoffnungen für die Welt und die Kirche mich nicht blind gemacht haben, von erreichbaren Begierden und Institutionen abwendet, hin zu Verlangen von so schrankenloser Art, dass kein menschliches Gefäß sie fassen kann, zu Gesichten so unirdisch, dass ihr plötzliches und fernes Feuer Hand und Fuß in tiefster Finsternis zurücklässt. Er hatte eine Natur, halb Mönch, halb Glücksritter, und musste notwendigerweise Handlungen in Träumerei und Träumerei in Handlungen umsetzen. Und für solche gibt es in der Welt keine Ordnung, keinen Abschluss, kein Streben. Als er und ich in Paris miteinander studierten, hatten wir einem kleinen Kreis angehört, wo wir uns Grübeleien über Alchemie und Mystik hingaben. In den meisten seiner Ansichten, orthodoxer als Michael Robertys, hatte er diesen in einem grillenhaften Hass gegen alles Leben übertroffen und diesem Hass in dem sonderbaren Paradoxon Ausdruck verliehen, das er zur Hälfte fanatischen Mönchen entliehen, zur Hälfte selbst erfunden hatte. Dass nämlich die schönen Künste in die Welt gesandt worden seien, um Nationen in den Staub zu treten und schließlich sogar das Leben selbst, indem sie überall unbegrenzte Begierden aussäen, Fackeln vergleichbar, die in eine brennende Stadt geworfen worden. Ich glaube, diese Idee war damals nicht mehr als ein Paradoxon, ein Siegeszeichen seines Jugendstolzes, und es war erst nach seiner Rückkehr nach Irland, dass er jene Glaubensgärung durchlebte, die unser Volk mit dem Wiedererwachen des Fantasielebens befällt. Plötzlich erhob er sich und sagte, »Komm, und du sollst sehen, denn du auf alle Fälle wirst begreifen.« Und indem er Kerzen vom Tisch nahm, leuchtete er den Weg zu dem langen gepflasterten Gang, der zu seiner Hauskapelle führte. Wir schritten hindurch zwischen den Bildnissen der Jesuiten und Priester, einige von nicht geringer Berühmtheit, die seine Familie der Kirche gegeben hatte, und vorbei an Stichen und Fotografien von Bildern, die ihn besonders bewegt hatten, und den wenigen Gemälden, die sein geringes Vermögen ihm gestattet hatte, auf seinen Reisen aufzukaufen. Daher musste er sich durchhelfen, mit einer an Dürftigkeit grenzenden Enthaltsamkeit von den Dingen, die das Verlangen der meisten Menschen bedeuten. Die Fotografien und Stiche stellten die Meisterwerke vieler Schulen dar, aber in all der Schönheit, gleich viel, ob es nun die des Glaubens oder der Liebe war, oder die einer fantastischen Vision von Berg und Wald, lag die Frucht von Temperamenten, die stets auf unbedingte Erregung gerichtet sind und ihren stetigsten, wenn auch nicht vollendeten Ausdruck in den Legenden, Vigilien und Musikwerken der keltischen Völkerschaften finden. Die Gewissheit einer grimmen oder anmutigen Inbrunst auf den verzückten Gesichtern der Engel des Francesca und auf den erhabenen Mienen von Michelangelos Sibyllen und jene Ungewissheit, die wie von Seelen, die zwischen den Erregungen des Geistes und denen des Fleisches erzittern, in den unschlüssigen Anlitzen auf den Fresken der Kirchen von Siena und in den Gesichtern schmalen Flammen gleich, wie sie die modernen Symbolisten und Präraphaeliten gebildet, hatten mir oftmals schon diesen langen, grauen, düsteren und leeren Korridor mit seinem Echo als einen Vorhof zur Ewigkeit erscheinen lassen. Fast jede Einzelheit in der Kapelle, in die wir durch eine enge gotische Tür eintraten, die Schwelle, glatt gescheuert von den geheimen Andächtigen der Bußzeit, stand lebhaft vor meiner Erinnerung. Denn hier war es, wo ich, ein Knabe noch, das erste Mal von der Mittelalterlichkeit ergriffen worden war, die nun, wie mir scheint, der leitende Einfluss in meinem Leben geworden ist. Der einzige Gegenstand, der mir neu erschien, war eine viereckige Schatulle aus Bronze vor den 6 unangezündeten Kerzen und dem Ebenholzkruzifix auf dem Altar, die gleich diesen in alter Zeit aus kostbaren Materialien angefertigt worden waren, um die heiligen Bücher aufzunehmen. Ahernie hieß mich auf einer Eichenbank niedersitzen, und nachdem er sich vor dem Kruzifix sehr tief verneigt, nahm er die Schatulle vom Altar und setzte sich neben mich, die Schatulle auf seinen Knien. »Du wirst wohl das meiste von dem vergessen haben«, sagte er, »was du über Joachim von Flora gelesen hast. ist er doch sogar den sehr Belesenen kaum mehr als ein bloßer Name. Er war im 12. Jahrhundert Abt in Cortail, und am meisten bekannt ist von ihm seine Prophezeiung in einem Buch Expositio in Apokalypsin, betitelt, wo er sagt, das Reich des Vaters sei vorüber, das des Sohnes verfließe eben, das Reich des Heiligen Geistes aber werde erst kommen. Das Reich des Heiligen Geistes sollte ein vollkommener Triumph des Geistes über den toten Buchstaben sein, und er nannte es Spiritualis Intelligentia. Er hatte unter den extremeren Franziskanern viele Anhänger, und man bezichtigte diese, sie besäßen ein geheimes Buch von ihm, den Liber Inducens in Evangelium Aeternum. Immer wieder sind Gruppen von Visionären beschuldigt worden, dieses schreckliche Buch zu besitzen, in dem die Freiheit der Renaissance verborgen lag, bis schließlich der Papst Alexander IV. Es aufgefunden und in Flammen überliefert hatte. Ich halte hier das größte Kleinod in Händen, das die Welt besitzt. Ich habe ein Exemplar dieses Buches, und sieh her, welche großen Künstler das Kleid gemacht haben, in das es gehüllt ist. Diese Bronzeschatulle hat Benvenuto Cellini gemacht, der sie mit Göttern und Dämonen bedeckt hat, deren Augen geschlossen sind, um ihre Entrücktheit in das innere Licht anzuzeigen. Er hob den Deckel und brachte ein Buch zum Vorschein, das in Leder gebunden und mit Filigranarbeit aus mattem Silber bedeckt war. Und dieser Einband stammt von einem der Buchbinder, die für Canevari gearbeitet haben. Giulio Clovio, ein Künstler der späten Renaissance, dessen Arbeit weich und edel ist, hat die erste Seite eines jeden Kapitels des alten Exemplars herausgenommen und an ihre Stelle ein Blatt eingefügt, das mit einem kunstvoll gearbeiteten Buchstaben geziert war und mit einer Miniatur von einem der Großen, deren Beispiel in dem Kapitel angeführt war. Und wo immer die Handschrift sonst ein wenig Platz ließ, da brachte er irgendein zartes Emblem an oder ein sinnvolles Ornament. Ich nahm das Buch in meine Hände und begann, die vergoldeten, vielfarbigen Seiten umzuwenden, indem ich sie nahe zum Kerzenlicht hielt, um die Textur des Papieres zu betrachten. »Wo hast du dieses erstaunliche Buch her?« fragte ich. »Wenn es echt ist, was ich bei diesem Licht nicht entscheiden kann, dann hast du einen der kostbarsten Gegenstände entdeckt, die es in der Welt gibt.« »Es ist sicher echt«, antwortete er, als das Original zerstört wurde, war nur eine Kopie übrig, und die blieb in den Händen eines Florentiner Lautenspielers, der es seinem Sohn hinterließ, und so kam es von Geschlecht zu Geschlecht, bis auf jenen Lautenspieler, der Vater des Benvenuto Cellini gewesen. Von ihm ging es auf Giulio Glovio über und von diesem auf einen römischen Kupferstecher. Und nun wanderte die Geschichte seiner Wanderung von Geschlecht zu Geschlecht mit ihm, bis es in den Besitz der Familie Aretino und so auf Giulio Aretino gekommen, ein Künstler und Metallbildner, der zugleich den kabbalistischen Häresien des Pico della Mirandola ergeben war. Gar manche Nacht verbrachten wir miteinander in Rom, philosophierten, und schließlich gewann ich sein Vertrauen so vollkommen, dass er mir diesen seinen größten Schatz zeigte. Und als er sah, welchen außerordentlichen Wert ich ihm beimaß, und da er fühlte, wie er selber alt geworden und dass jene Lehren ihm nicht mehr helfen könnten, verkaufte er ihn mir für eine im Verhältnis zu seiner außerordentlichen Kostbarkeit nicht allzu großen Summe. »Was für eine Lehre enthält das Buch?« fragte ich. »Vermutlich irgendeine mittelalterliche Haarspalterei über die Natur der Dreieinigkeit, heutzutage nur mehr nützlich, um zu zeigen, wie viele Dinge für uns unwichtig geworden sind, die einst die Welt erschüttert haben?« »Niemals hat es mir gelingen wollen, dir klarzumachen«, sagte er seufzend, »wie in Glaubenssachen nichts unwichtig ist, aber selbst du wirst mir zugeben, dass dieses Buch zum Herzen geht. Siehst du die Tafeln, auf denen die Gebote in Latein geschrieben waren?« Ich blickte nach dem Ende des Raumes gegenüber dem Altar, sah nun, dass die beiden Marmortafeln verschwunden waren, und bemerkte, dass zwei große leere Elfenbeintafeln, große Nachbildungen der kleinen Tafel, wie wir sie auf unseren Schreibpulten haben, ihren Platz eingenommen hatten. »Es hat die Gebote des Vaters hinweggefegt«, fuhr er fort, »und die Gebote des Sohnes ersetzt durch die des Heiligen Geistes. Das erste Buch ist Fractura Tabularum betitelt. Im ersten Kapitel werden die Namen der großen Künstler angeführt, die sich Bildnisse gemacht und die Abbilder vieler Dinge und die sie angebetet hatten und ihnen gedient. und das zweite die Namen der großen Geister, die den Namen Gottes ihres Herrn eitel genannt. Und dieses lange dritte Kapitel, bedeckt mit den Emblemen geheiligter Antlitze und mit Flügeln an den Rändern, ist die Lobpreisung derer, die das Gebot des siebenten Tages gebrochen und die sechs Tage vergeudet und doch schöne und angenehme Tage gelebt hatten. Diese beiden Kapitel erzählen von Männern und Frauen, die ihre Eltern geschmäht und sich erinnert haben, dass ihr Gott älter war als der Gott ihrer Väter. Und jenes mit den Emblemen des Schwertes Michaels preist die Könige, die insgeheim gemordet und für ihr Volk einen Frieden erworben. Amore somnoque gravata. Et vistibus versiculoribus. Beschwert von Liebe und Schlaf und vielfarbiger Gewandung. Und jenes mit dem blassen Stern am Ende enthält die Lebensgeschichte junger Edelleute, die andere Frauen geliebt. Und sie sind umgewandelt in Erinnerungen, die viele ärmere Herzen in süße Entflammungen versetzt hatten. Und jenes mit dem geflügelten Haupt ist die Geschichte von den Räubern, die auf der See gelebt oder in der Wüste. Leben, die mit dem Schwirren einer Bogensehne verglichen werden. Nervi stridentis instar. Und diese beiden letzten, ganz Feuer und Gold, sind den Satirikern gewidmet, so falsches Zeugnis gegen ihren Nächsten gegeben und dennoch den ewigen Zorn verherrlicht haben und denen, die mehr als andere nach dem Hause Gottes Verlangen getragen und nach allen Dingen, die sein waren. So kein Mensch je gesehen noch gehandhabt, es sei denn im Wahnsinn oder in Träumen. Das zweite Buch mit dem Titel Straminis Deflagratio berichtet von den Unterredungen, die Joachim von Flora in seinem Kloster zu Courtail und später in dem Kloster in den Gebirgen von La Silla mit Reisenden und Pilgern über die Gesetze vieler Länder geführt hatte. Wie doch in einem solchen Lande die Keuschheit eine Tugend sei und Raub eine geringfügige Sache und wiederum Raub ein Verbrechen und Unkeuschheit eine geringe Sache in einem anderen Land. Und über die Menschen, die sich an jene Gesetze geklammert und Decussa veste desidera geworden, Sterne herausgeschleudert aus Gottes Gewandung. Das dritte Buch, das den Abschluss bildet, heißt Lex Secreta und beschreibt die wahrhaftige Inspiration zum Handeln, das einzige ewige Evangelium, und es endet mit einer Vision, die er in den Gebirgen von La Silla gehabt, da er seine Schüler im tiefen Blau des Himmels thronend sitzen sah, laut lachend mit einem Gelächter, das wie das Rauschen von Schwingen der Zeit klang. Coelis in coerules ridentes sedebant discipuli mei super tronos. Talis erat risus, qualis temporis penati susurus. Ich weiß wenig von Joachim von Flora, sagte ich, außer dass Dante ihm im Paradies unter den großen Kirchenlehrern einen Platz angewiesen hat. Wenn er einer so sonderbaren Ketzerei ergeben gewesen, kann ich nicht begreifen, wieso davon nie ein Gerücht zu Dantes Ohren gedrungen sein sollte. Und Dante hat niemals mit den Feinden der Kirche paktiert. Joachim von Flora hat öffentlich die Autorität der Kirche anerkannt und sogar darum gebeten, dass alle Schriften, die er veröffentlicht, und auch die, die auf seinen Wunsch nach seinem Tode erscheinen sollten, der Zensur des Papstes unterworfen werden mögen. Er war der Ansicht, dass die, deren Aufgabe es ist, zu leben und nicht zu offenbaren, Kinder seien, und dass der Papst ihr Vater sei, aber im Geheimen, dachte er, gewisse andere, deren Anzahl in steter Zunahme begriffen, seien erwählt nicht um zu lehren, sondern jene verborgene Substanz Gottes zu offenbaren, die Farbe und Musik ist und Weichheit und süßer Duft, und dass diese keinen anderen Vater hätten als den Heiligen Geist. Gerade so wie Dichter und Maler und Musiker an ihren Werken arbeiten, indem sie diese durch gesetzliche oder ungesetzliche Mittel hervorbringen, solange sie nur jene Schönheit verkörpern, die jenseits des Grabes ist, wirken diese Kinder des Heiligen Geistes in ihrer Zeitlichkeit, die Augen hingewendet auf die glanzvolle Substanz, über die die Zeit die Abfälle der Schöpfung aufgehäuft hat. Denn diese Welt existiert nur, um eine Geschichte zu sein in den Ohren der kommenden Geschlechter. Entsetzen und Zufriedenheit, Geburt und Tod, Liebe und Hass und die Frucht vom Lebensbaum, sie alle sind bloße Mittel für die große Kunst, uns dem Leben abzugewinnen und uns in der Ewigkeit zu versammeln, wie Tauben in einem Taubenschlag. Ich werde mich über kurzem wegbegeben und viele Länder bereisen, damit ich alle Zufälligkeiten und Schicksale kennenlerne. und wenn ich zurückkehre, dann will ich mein geheimes Gesetz auf diese Elfenbeintafeln niederschreiben, so wie Dichter und Romanschriftsteller die Prinzipien ihrer Kunst in Vorreden niedergelegt haben. Und ich werde Schüler um mich versammeln, auf dass sie ihr eigenes Gesetz entdecken mögen, indem sie das meine studieren, damit das Reich des Heiligen Geistes sich erweitere und befestige. Er schritt auf und ab, und ich horchte auf die Inbrunst seiner Worte und gewahrte mit nicht geringem Anteil die Erregung, von der er ergriffen war. Ich war daran gewöhnt, die sonderbarsten Grübeleien ruhig hinzunehmen und hatte sie meistens so harmlos gefunden wie die Angora-Katze, die, ihr nachdenkliches Auge halb zugedrückt, ihre langen Krallen vor meinem Kaminfeuer ausstreckt. Aber in diesem Augenblick wollte ich die Interessen der Orthodoxie, wenn auch nur die der Alltäglichen, verteidigen. Es fiel mir jedoch nichts Besseres ein, als zu bemerken, es ist nicht nötig, dass ein jeder nach dem Gesetz beurteilt werde, denn wir haben auch Christi Gebot der Liebe. Er wandte sich um, und indem er mich ansah, sprach mit leuchtenden Augen: Jonathan Swift hat die Seele der Gentlemen dieser Stadt gestaltet, indem er seinen Nachbar hasste wie sich selbst. Wie dem auch immer sein möge, du kannst doch nicht leugnen, dass solch eine gefährliche Lehre verbreitet eine schreckliche Verantwortung auf sich nehmen heißt. Von Leonardo da Vinci, erwiderte er, stammt der herrliche Satz, die Hoffnung und die Begierde des Menschen in seinen früheren Zustand zurückzukehren, ist wie die Gier der Motte nach dem Licht, und wer jeden neuen Monat und jedes neue Jahr mit steter Sehnsucht erwartet, in der Meinung, die Dinge, nach denen er Verlangen trägt, kämen immer zu spät, der gewahrt nicht, dass er nach seiner eigenen Vernichtung schmachtet. Wie also kann der Pfad, der uns zum Herzen Gottes führen soll, anders sein als gefahrvoll? Warum solltest du, kein Materialist, um die Fortdauer und Ordnung in der Welt besorgt sein, gleich denen, die nichts haben als die Welt? Du achtest die Schriftsteller gering, die nichts zu sagen wissen, es sei denn, dass ihre Vernunft sie lehre, wie das, was man das Rechte nennt, erleichtert werden könne. Warum also willst du der höchsten Kunst eine gleiche Freiheit abstreiten, der Kunst, die die Grundlagen von allen Künsten ist? Ja, ich werde von dieser Kapelle aus Heilige, Liebende, Rebellen und Propheten aussenden. Seelen, die sich mit Frieden umgeben werden wie mit einem Nest aus Gras, und andere, über die ich weinen werde. Durch viele Jahre wird Staub über diese kleine Kiste fallen, und dann werde ich sie öffnen, und der Tumult, der vielleicht die Flamme des letzten Gerichtes sein wird, wird unter ihrem Deckel hervorbrechen. Ich wollte diese Nacht nicht mit ihm argumentieren, denn seine Erregung war groß und ich fürchtete, ihn in Zorn zu versetzen. Als ich ihn einige Tage später besuchen wollte, war er fort und sein Haus verschlossen und leer. Ich habe tief bedauert, dass es mir nicht gelungen ist, seine Ketzerei zu bekämpfen und außerdem die Echtheit jenes seltsamen Buches zu überprüfen. Seit meiner Bekehrung habe ich tatsächlich Buße getan für einen Fehler, dessen Größe ich erst nach einigen Jahren zu ermessen imstande sein sollte. Abschnitt 2. Es war 10 Jahre nach unserer Unterredung. Ich schritt längs eines der Kais von Dublin dahin, auf der Seite, die dem Fluss am nächsten ist, und blieb von Zeit zu Zeit stehen, die Bücher auf einem alten Buchstand durchzusehen, wobei ich sonderbar genug an das schreckliche Schicksal des Michael Robartes und seiner Brüderschaft denken musste, als ich einen großen vorgebeugten Mann langsam längs der anderen Seite des Kais gehen sah. Zu meinem Schrecken erkannte ich in der leblosen Maske mit den düsteren Augen das einst entschlossene und feine Gesicht Owen Ahernys. Rasch überkreuzte ich den Kai, aber ich hatte nur wenige Schritte zurückgelegt, als er sich wegwandte, als hätte er mich bemerkt, und nun eilte er eine Seitengasse hinab. Ich folgte ihm, aber nur um ihn in dem Straßengewirre auf der Nordseite des Flusses zu verlieren. Während der nächsten Wochen erkundigte ich mich nach ihm bei jedem, der ihn einst gekannt, aber er hatte niemand ein Lebenszeichen gegeben. Erfolglos klopfte ich an seine Haustür und war schon fast überzeugt, fehlgegangen zu sein, als ich ihn in einer engen Straße hinter den Four Courts wiederum sah und ihm bis zu seiner Haustüre folgte. Ich legte meine Hand auf seinen Arm, er wandte sich um, ganz ohne Überraschung. Und es ist tatsächlich möglich, dass ihm, dessen inneres Leben das Äußere aufgesaugt hatte, ein Scheiden auf Jahre wie ein Abschied von früh bis Abend erschien. Er stand da, die Türe halb offen, als wolle er mich abhalten, einzutreten. Und vielleicht würde er ohne ein Wort weggegangen sein, hätte ich nicht gesagt: Owen Ahernie, du Du hast mir einst vertraut. Willst du mir nicht wiederum vertrauen und mir sagen, was aus den Ideen geworden ist, die wir vor 10 Jahren in diesem Hause erörtert haben? Aber vielleicht hast du dies alles längst vergessen? Du hast ein Recht darauf zu hören, sagte er. Denn da ich dir von diesen Ideen gesprochen, muss ich dir auch von den außerordentlichen Gefahren reden, die sie enthalten. Oder besser noch, von der schrankenlosen Bosheit, die in ihnen enthalten ist. Aber wenn du dies gehört hast, müssen wir scheiden, und zwar für immer, denn ich bin verloren und muss im Verborgenen bleiben. Ich folgte ihm durch den gepflasterten Gang, dessen Ecken, wie ich sah, unter Staub und Spinnweben begraben waren. Ich bemerkte, dass die Bilder von Staub und Spinnweben grau geworden und wie der Staub und die Spinngewebe, die den Rubin- und Saphirglanz der Heiligen auf den Glasfenstern bedeckten, sie ganz trübe gemacht hatten. Er deutete auf die Stelle hin, wo die Elfenbeintafeln schwach in der Dunkelheit schimmerten. Ich sah, dass sie mit kleiner Schrift bedeckt waren, und ging hin, um die Schrift zu lesen. Es war Latein, und zwar eine ausführliche, mit vielen Beispielen illustrierte Kasuistik. Aber ob sie sich auf sein Leben bezog oder auf das von anderen, weiß ich nicht. Ich hatte nur wenige Sätze gelesen, als es mir vorkam, als habe ein schwacher Duft begonnen, den Raum zu erfüllen. Und indem ich mich umwandte, fragte ich Owen Ahernie, ob er ein Räucherwerk angezündet habe. Nein, antwortete er und zeigte nach der Stelle, wo das Rauchfass verrostet und leer auf einer der Bänke lag. Da er sprach, schien der schwache Duft zu schwinden, und ich war überzeugt, dass es nur eine Einbildung von mir gewesen sei. Hat dich die Philosophie des Liber Inducens in Evangelium Aeternum sehr unglücklich gemacht? Fragte ich. Am Anfang, antwortete er, da war ich voll Glückseligkeit, denn ich fühlte eine göttliche Ekstase, ein unsterbliches Feuer in jeder Leidenschaft, jeder Hoffnung, in jeder Begierde, jedem Traum, und ich sah ihren Abglanz in den Schatten unter den Bäumen, in den hohlen Gewässern, in den Augen von Männern und Frauen wie in einem Spiegel, und es war, als ob ich im Begriffe stand, das Herz Gottes zu berühren. Dann aber war alles umgewandelt, und ich war voller Elend und wusste, dass ich in der gleißenden Umarmung einer ungeheuren Schlange gefangen war und mit dieser einen bodenlosen Abgrund hinabstürzte, und dass von nun an diese gleißende Umarmung meine Welt war. Und in meinem Elend wurde mir offenbar, wie der Mensch zu jenem Herzen nur durchdringen kann, durch das Gefühl der Trennung von dem, was wir Sünde nennen. Und ich begriff, dass ich nicht sündigen könne, weil ich das Gesetz meines Wesens entdeckt hatte, und wie mir nichts übrig geblieben war, als mein Wesen entweder auszusprechen oder es nicht auszusprechen. Und ich erkannte, dass es ein einfaches und unwiderrufliches Gesetz Gottes ist, dass wir sündigen sollen und Buße tun. Er hatte sich auf eine der hölzernen Bänke niedergelassen und verblieb schweigend, und sein vorgebeugtes Haupt, die herabhängenden Arme und sein teilnahmsloser Körper drückten mehr Niedergeschlagenheit aus als irgendeine Gestalt, die mir je im Leben oder in Kunstwerken begegnet war. Ich schritt nach vorne, und an den Altar gelehnt beobachtete ich ihn und wusste nicht, was ich sagen sollte. Und ich gewahrte seinen schwarzen, eng geknöpften Rock, sein kurzes Haar und das geschorene Haupt, das noch an seine priesterlichen Ambitionen erinnerte. Und ich begriff, wie der Katholizismus von ihm Besitz ergriffen hatte, inmitten des Wirbels, den er Philosophie genannt, und an seinen lichtlosen Augen und seiner erdfahlen Gesichtsfarbe sah ich, wie dieser nicht mehr für ihn zu tun vermocht hatte, als ihn am Rande des Abgrundes festzuhalten. Und ich war erfüllt von Qual und Sorge. Es mag sein, fuhr er fort, dass die Engel, deren Herzen Schatten sind, vom Herzen Gottes und deren Leiber aus dem göttlichen Verstand gemacht sind, dahin gelangen werden, wo der Durst nach göttlicher Ekstase ihre Sehnsucht hintreibt, zu dem unsterblichen Feuer, das in der Leidenschaft, in der Hoffnung, in den Begierden und in den Träumen lebt. Aber wir, deren Herzen jeden Augenblick vergehen und deren Leiber dahinschmelzen wie ein Seufzer, wir müssen uns beugen und gehorchen. Ich näherte mich ihm und sagte, Gebet und Buße wird dich anderen Menschen gleich machen. Nein, nein, sagte er, ich bin nicht unter denen, für die Christus gestorben ist. Und darum muss ich im Verborgenen bleiben. Ich leide an einem Aussatz, den selbst die Ewigkeit nicht heilen kann. Ich habe das Ganze erblickt. Wie kann ich je wieder dahin gelangen, zu glauben, ein Teil sei das Ganze? Ich habe meine Seele verloren, weil ich durch die Augen der Engel geblickt habe. Mit einem Male sah oder glaubte ich zu sehen, wie der Raum sich verfinsterte und blasse Gestalten sich zeigten, gekleidet in Purpur, und wie sie kaum sichtbare Fackeln erhoben, mit Armen schimmernd wie Silber, und sich über Owen Aherney neigten. Und ich sah oder glaubte zu sehen, wie Tropfen brennenden Harzes von den Fackeln fiel, und ein schwerer, purpurfarbener Rauch wie von Weihrauch den Flammen entquoll und sich um uns lagerte. Owen Aherney, glücklicher als ich, der ich halb und halb in den Orden von der zymischen Rose eingeweiht war, und vielleicht weil seine große Frömmigkeit ihn beschützte, war wiederum in Niedergeschlagenheit und Teilnahmslosigkeit zurückgesunken und sah nichts von diesen Dingen. Aber meine Knie begannen zu wanken, denn die purpurgekleideten Gestalten wurden jeden Augenblick deutlicher sichtbar, und ich konnte jetzt auch das Zischen des Harzes auf den Fackeln vernehmen. Sie schienen mich nicht zu sehen, denn ihre Augen waren auf Owen Aherney gerichtet. Hier und da konnte ich sie seufzen hören, als wären sie in Sorge um seine Sorge, und mit einem Male hörte ich Worte, von denen ich nichts verstehen konnte, als dass es Worte der Sorge waren. Süß, als wenn Unsterbliche zu Unsterblichen redeten. Dann schwenkte eine von den Gestalten ihre Fackel, und alle die Fackeln wurden geschwungen, und für einen Augenblick war es wie das Flattern des Gefieders eines gewaltigen, aus Flammen gebildeten Vogels, und eine Stimme, wie aus ferner luftiger Höhe, rief: »Er hat sogar seine Engel der Torheit geziehen, und auch sie beugen sich und gehorchen, aber lasse dein Herz mit den unsrigen sich vermischen, die aus göttlicher Verzückung gewirkt sind, und dein Leib mit unseren Leibern, die aus dem göttlichen Verstand gemacht sind.« Und an diesem Ausruf erkannte ich, dass der Orden von der zymischen Rose nicht von dieser Welt war und dass er noch immer über die ganze Erde hinsuchte, wo er Seelen in sein glitzerndes Netz einfangen konnte. Und als sich nun alle die Gesichter mir zuwandten und ich die sanften Augen sah und die unbewegten Augenlider, da war ich voll des Schreckens und vermeinte, sie würden nun ihre Fackeln gegen mich schleudern, auf das alles, was mir teuer war, alles, was mich an die geistige und gesellige Ordnung kettete, ausgebrannt würde und meine Seele nackend und frierend zurückbleiben sollte, ausgesetzt den Stürmen, die von jenseits dieser Welt und von jenseits der Sternenwelt einherbliesen. Und dann rief eine schwache Stimme: »Warum fliehst du vor unseren Fackeln, die gemacht sind aus dem Holz der Bäume, unter denen Christus im Garten von Gethsemane geweint hat? Warum fliehst du vor unseren Fackeln, die gemacht sind aus süßem Holz, das, abgeschieden von der Welt, zu uns gekommen ist, und das wir von alters her mit unserem Hauche erschaffen?« Erst als die Haustür hinter meinen fliehenden Schritten sich geschlossen und der Lärm der Straße wieder zu meinen Ohren drang, kam ich zu mir selbst und gewann wieder ein wenig Mut. Und niemals mehr seit jenem Tage habe ich es gewagt, an Owen Aherneys Haus vorüberzugehen, obwohl ich glaube, dass er von den Geistern, deren Name Legion und deren Thron im unendlichen Abgrund ist, denen er gehorcht, ohne sie zu sehen, in ferne Länder getrieben worden ist. Ende von »Die Gesetzestafeln« von William Butler Yeats. Übersetzt von Friedrich Eckstein. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. www.prowings.com Die Anbetung der Heiligen Drei Könige. Aus Erzählungen und Essays. Von William Butler Yeats. Übersetzt von Friedrich Eckstein. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Die Anbetung der Heiligen Drei Könige von William Butler Yeats. Übersetzt von Friedrich Eckstein. Nicht lange nach meiner letzten Begegnung mit Aherney war es, als ich spät nachts in meine Bücher vertieft ein leises Klopfen an meiner Haustür vernahm. An der Schwelle fand ich drei sehr alte Männer mit dicken Stöcken in den Händen, die sagten, es sei ihnen mitgeteilt worden, dass ich auf sei und dass ich bereit sei, und sie hätten mir wichtige Dinge zu sagen. Ich führte sie in mein Arbeitszimmer, und als der Pfauenvorhang sich hinter uns geschlossen, rückte ich die Stühle für sie nahe an das Feuer heran, denn ich sah, dass Frost auf ihren Mänteln war, ebenso wie auf ihren langen Bärten, die fast bis zu ihren Hüften niederwallten. Sie legten die Mäntel ab und beugten sich über das Feuer, wobei sie ihre Hände wärmten, und ich sah, wie viel ihre Gewänder vom Landleben unserer Zeit an sich hatten, aber doch auch, wie mir schien, ein wenig vom Leben der Stadt einer mehr höfischen Zeit. Als sie sich gewärmt hatten, und es schien mir, sie wärmten sich weniger um der Nachtkälte willen als wegen der Freude an der Wärme als solcher, wandten sie sich zu mir, so daß das Lampenlicht auf ihre wetterharten Gesichter fiel, und erzählten die Geschichte, die ich nun mitteilen will. Bald sprach der eine, bald der andere, und oft unterbrachen sie sich gegenseitig mit der Sucht der Landleute, keine Einzelheit unerwähnt zu lassen. Als sie zu Ende waren, ließen sie mich über jedes Gespräch, das sie zitiert hatten, Notizen machen, damit ich den genauen Wortlaut hätte, und dann schickten sie sich an zu gehen. Und als ich sie frug, wohin sie gingen und was sie zu tun vorhätten und mit welchen Namen ich sie anzusprechen hätte, da war kein Wort aus ihnen herauszubringen, außer es sei ihnen befohlen worden, unaufhörlich ihr Land zu bereisen, und zwar zu Fuß und zur Nachtzeit, auf dass sie sich nahe bei den Steinen und bei den Bäumen aufhielten zu den Stunden, da die Unsterblichen wachen. Ich habe einige Jahre vorübergehen lassen, bevor ich diese Geschichte niedergeschrieben, denn ich fürchte immer Täuschungen als die Folge von jener Unruhe des Vorhanges im Tempel, wie Mallarmé sie als ein Charakteristikon unserer Zeit ansieht, und schreibe sie jetzt darum nieder, weil ich mich zu der Ansicht durchgerungen habe, dass es keine gefährliche Idee gibt, die nicht weniger gefährlich würde, wenn sie in klarer und gewählter Sprache niedergeschrieben worden. Die drei Alten waren Brüder, die von Jugend an auf einer der westlichen Inseln gelebt und sich ihr ganzes Leben lang um nichts gekümmert als um jene klassischen altkeltischen Schriftsteller, die ein heroisches und einfaches Leben verkündet hatten. Nacht für Nacht im Winter trugen ihnen gälische Märchenerzähler über einem Krug Whisky alte Dichtungen vor, und Nacht für Nacht im Sommer, wenn die gälischen Erzähler auf den Feldern oder fern beim Fischen an der Arbeit waren, lasen sie sich gegenseitig aus dem Virgil und dem Homer vor, denn sie wollten sich der Einsamkeit nicht anders erfreuen als mit den Alten. Schließlich kam ein Mann zu ihnen in einem Fischerboot, der sich Michael Robartes nannte und dem heiligen Brandon gleich, getrieben war von einer Vision und gerufen von einer Stimme. Und er sprach ihnen von der Wiederkunft der Götter und der alten Dinge, und ihre Herzen, die niemals die Schwere und den Druck unserer Zeit ertragen hatten, sondern nur den von fernen Tagen, fanden nichts unglaubwürdig, was er ihnen sagte, sondern nahmen alles einfach hin und waren glücklich. Jahre gingen dahin, und eines Tages, als der Älteste von den Alten, der in seiner Jugend gereist war und manchmal der fremden Länder gedachte, über die grauen Wässer auslugte, auf denen die Leute die schwachen Umrisse der Insel der Jugend sehen, jener seligen Insel, wo die gälischen Helden das Leben von Homers Phäaken leben. Da kam eine Stimme aus der Luft über die Gewässer und verkündete ihnen den Tod des Michael Robartes. Während sie noch trauerten, verfiel der nächstälteste in Schlaf, als er gerade in der fünften Ekloge des Virgil las. Und eine seltsame Stimme sprach zu ihm und befahl ihnen, sie sollten sich nach Paris aufmachen, wo ein Weib im Sterben liege. Die werde ihnen die geheimen Namen der Götter offenbaren, die vollkommen nur ausgesprochen werden können, wenn der Geist in bestimmten Farben, in gewissen Tönen und Gerüchen untergetaucht war, bei deren vollkommenem Aussprechen aber die Unsterblichen aufhören, Schall und Rauch zu sein, sondern mit einem gingen und redeten, wie Männer und Frauen. Sie verließen ihre Insel, und zuerst waren sie über alles betrübt, was sie in der Welt sahen. Und sie kamen nach Paris, und dort sah der Jüngste eine Person im Traume, die sagte ihm, sie müssten aufs Geratewohl umherwandern, bis jene, die ihre Schritte lenkten, sie zu einer Straße und zu einem Hause hingeleitet hätten, dessen Aussehen ihm im Traume gezeigt worden. Viele Tage wanderten sie nun hin und her, bis sie eines Morgens in eine enge und schmutzige Straße südlich der Seine kamen, wo Weiber mit blassen Gesichtern und unordentlichem Haar sie aus den Fenstern anblickten. Und gerade als sie umkehren wollten, da Weisheit sich unmöglich in solch einer unsinnigen Nachbarschaft niedergelassen haben könne, kamen sie zu der Straße und vor das Haus, das der Traum gewiesen. Der Älteste, der sich noch ein wenig der modernen Sprachen entsann, die er in seiner Jugend gekannt, näherte sich der Haustür und klopfte an, und als er geklopft hatte, da meinte der Nächstälteste, dies sei kein gutes Haus, und es könne nicht das Haus sein, das sie suchten, und drang in ihn, er möge nach jemand fragen, von dem sie wussten, dass er da nicht wohne und dass sie dann weggehen sollten. Die Türe wurde von einem alten, überladen gekleideten Weibe geöffnet, das ausrief, »Oh, ihr seid die drei Verwandten aus Irland. Sie hat euch den ganzen Tag erwartet.« Die Alten blickten sich an und folgten ihr über die Treppe vorbei an Türen, aus denen blasse und unordentlich gekleidete Frauen die Köpfe hervorsteckten. In ein Zimmer, darin ein schönes Weib schlafend in einem Bette lag, an dem ein anderes Weib saß. Die Alte rief, »Ja, endlich sind sie gekommen, jetzt wird sie in Frieden sterben können«, und verließ das Zimmer. »Wir sind von Teufeln betrogen«, rief einer von den Alten, »denn die Unsterblichen sprechen nicht aus einem Weibe wie dieses.« »Ja«, sagte der andere, »wir sind von Teufeln betrogen und wir müssen rasch von hinnen.« »Ja«, sagte der dritte, »wir sind von Teufeln betrogen, aber lasst uns ein weniges niederknien, denn wir sind am Sterbebette von einer, die schön gewesen.« Sie knieten nieder, und das Weib, das an dem Bette saß und von Furcht und heiliger Scheu überwältigt schien, senkte das Haupt. Kurze Zeit blickten sie auf das Antlitz auf dem Kissen und wunderten sich über den Blick, der eine unstillbare Sehnsucht auszudrücken schien, und über die porzellangleiche Feinheit des Gefäßes, darin eine so bösartige Flamme gebrannt hatte. Mit einem Male begann der Zweitälteste zu krähen wie ein Hahn, bis der ganze Raum vom Gekrähe zu erzittern schien. Noch immer verblieb das Weib im Bette in ihrem totenähnlichen Schlaf, aber die andere, ihr zu Häupten, bekreuzigte sich und erblaßte. Und der Jüngste von den Alten schrie, »Ein Teufel ist in ihn gefahren, und wir müssen weg, oder er wird auch in uns fahren.« Bevor sie sich aber noch von den Knien zu erheben vermochten, da erklang von den Lippen dessen, der gekräht hatte, eine wohlklingende, singende Stimme, die sprach, »Ich bin nicht ein Teufel, ich bin Hermes, der Hirt der Toten. Und ich bringe die Botschaft der Götter, und ihr habt mein Zeichen gehört, das von Anbeginn mein Zeichen gewesen. Beugt euch nieder vor ihr, von deren Lippen die geheimnisvollen Namen der Unsterblichen nun kommen werden, und der Dinge, die ihrem Herzen nahe gewesen, auf daß die Unsterblichen wieder in die Welt kommen mögen. Beugt euch nieder und lernt begreifen. Wenn sie daran sind, die Dinge von heute umzustoßen und die von gestern wiederzubringen, da ist niemand, der ihnen helfen könnte, es sei denn einer, den die Dinge von heute verstoßen haben. Beugt euch tief zur Erde nieder, denn zu ihrer Priesterin haben sie dieses Weib erkoren, in deren Herzen alle Torheiten versammelt und in deren Leib alle Begierden erwacht waren. Dieses Weib, das, vertrieben aus der Zeit, am Busen der Ewigkeit gehangen. Und wenn ihr euch verbeugt habt, dann werden die alten Dinge wieder anfangen und eine neue Argo wird Helden über die Tiefen tragen und ein neuer Achilles ein neues Troja belagern.« Die Stimme endete mit einem Seufzer und sogleich erwachte der Alte aus dem Schlafe und sprach, »Hat eine Stimme aus mir geredet, wie sie gesprochen, da ich über meinem Virgil eingeschlummert, oder habe ich bloß geschlafen?« Der Älteste sprach, »Eine Stimme hat aus dir gesprochen. Aber wo war deine Seele, während die Stimme aus dir redete?« »Wo meine Seele war, weiß ich nicht, aber mir träumte, ich hätte unter dem Dach einer Krippe gesessen. Und da ich hinabblickte, sah ich einen Ochsen und einen Esel, und auf dem Heurechen einen roten Hahn und ein Weib sah ich ein Kind herzen, und sah drei alte Männer im rubinbesetzten Harnisch, die Häupter tief gebeugt vor dem Weibe mit dem Kinde knien. Während ich hinblickte, da krähte der Hahn, und ein Mann mit Flügeln an den Fersen schwang sich empor durch die Lüfte, und da er an mir vorbeiflog, rief er, »O, ihr törichten Alten, einst habt ihr alle Weisheit von den Sternen euer eigen genannt. Ich verstehe meinen Traum nicht, noch was er uns zu tun heißt, aber ihr, die ihr die Stimme aus der Weisheit meines Schlafes vernommen, ihr wisset, was wir zu tun haben.« Darauf sagte der Älteste von den Alten, sie sollten die Pergamente, die sie mit sich geführt, aus ihren Taschen nehmen und auf dem Boden ausbreiten, und als sie sie auf die Erde hingebreitet, da holten sie aus ihren Taschen Schreibfedern, die waren zugeschnitzt aus drei Federn, den Schwingen jenes Adlers entfallen, der einst mit St. Patrick Worte der Weisheit gewechselt. »Ich glaube«, sagte der Jüngste, indem er die Tintenfässer neben die Pergamentrollen hinstellte, »er wollte sagen, dass, wenn Leute gut sind, die Welt sie liebt und von ihnen Besitz ergreift, und dass darum die Ewigkeit durch Menschen kommt, die nicht gut sind oder die vergessen worden sind. Vielleicht ist das Christentum gut gewesen und die Welt hat es geliebt. Und vielleicht geht es jetzt von uns und die Unsterblichen beginnen zu erwachen.« »Was du sagst, ist nicht weise«, sagte der Älteste, »denn wenn es viele Unsterbliche gibt, dann kann es nicht nur ein Unsterbliches geben.« Nun setzte sich das Weib im Bette auf und blickte mit wilden Blicken um sich, und der Älteste von den Alten sprach, »Frau, wir sind gekommen, die geheimen Namen niederzuschreiben.« Bei diesen Worten kam ein Ausdruck großer Freude über ihr Antlitz. Sogleich begann sie langsam und doch lebhaft zu reden, als wäre ihr bewusst, dass sie nur mehr kurze Zeit zu leben habe. Sie sprach das Gälische ihrer Heimat, und sie sagte ihnen viele geheime und machtvolle Namen und sprach ihnen von den Farben und den Gerüchen und von Waffen und Musikinstrumenten und von den Werkzeugen, die den Trägern dieser Namen zukamen. Am meisten aber von den Sithe. Anmerkung der Übersetzung. Sithe, sprich Shi, ist das irische Wort für Elfen, die Elementargeister. Anmerkung Ende. Der Irländer und von ihrer Liebe zum Caldron. Bemerkung, Caldron, Zauberkessel der alten Kelchen. Vergleiche Shakespeare, Macbeth 4, Zeile 1 in der Hexenszene. Fillet of a Fanny Snake in the Caldron Boil and Bake. Bemerkung Ende. Und dem Wetzstein, dem Schwert und dem Speer. Dann warf sie sich eine Weile hin und her und stöhnte, und als sie wieder sprach, war es ein so schwaches Gemurmel, dass das Weib, das am Bette saß, sich herabbeugen musste, um zu hören, und während jene hinhorchte, entfloh die Seele ihrem Leib. Der Älteste von den Alten sprach nun Französisch zu dem Weibe, das noch immer über dem Bette gebeugt saß. Es muß noch ein Name gewesen sein, den sie uns nicht gesagt hat, denn sie murmelte einen Namen, während die Seele sie verließ. Und das Weib antwortete, es war nur der Name eines symbolistischen Malers, den sie verehrte. Der pflegte eine Stätte aufzusuchen, wo, was er die schwarze Messe nannte, stattfand. Und er war es, der sie lehrte, Gesichter zu sehen und Stimmen zu hören. Sie traf ihn zum ersten Mal vor wenigen Monaten, und seit jenem Tag war unsere Ruhe dahin, denn immer redete sie von ihren Visionen und von Stimmen, die sie gehört. Ja, erst letzte Nacht habe ich im Traum einen Mann gesehen mit rotem Bart und rotem Haar, rot gekleidet, der an meinem Bette stand. In der einen Hand hielt er eine Rose, die er mit der anderen zerpflückte, und die Blätter wirbelten durch das Zimmer, und aus ihnen wurden schöne Menschen, die allmählich zu tanzen begannen. Als ich erwachte, war ich ganz heiß vor Entsetzen. Das ist alles, was mir die Alten erzählt haben. Und wenn ich mich ihrer Rede und ihres Schweigens entsinne, ihres Kommens und Gehens, dann bin ich fast überzeugt, ich hätte, wenn ich nach ihnen das Haus verlassen, keine Fußspuren im Schnee gefunden. Nach allem, was ich oder irgendjemand hierüber sagen kann, mögen sie selber Unsterbliche gewesen sein, unsterbliche Dämonen, gekommen, um meinem Geiste eine unwahre Geschichte einzugeben, zu einem Zweck, den ich nicht kenne. Wer immer sie gewesen sein mögen, sicherlich habe ich einen Weg eingeschlagen, der mich von ihnen und der zymischen Rose entfernen wird. Nicht länger mehr lebe ich ein sorgfältiges und hochmütiges Leben, sondern bin bestrebt, mich unter den Gebeten und den Sorgen der Menge zu verlieren. Am liebsten bete ich in den Kirchen der Armen, wo grobe Kittel mich streifen, wenn ich niederknie. Und wenn ich ein Stoßgebet gegen die bösen Geister verrichte, dann wiederhole ich ein Gebet, das, ich weiß nicht vor wie viel Jahrhunderten, gelispelt worden, um irgendeinem gälischen Mann oder einer Frau beizustehen, die an einem Leiden gleich dem meinen gelitten. Seachtet bei Dreach, vorseacht. Schuhe, Muir, Fauina, Mack. Schuhe, Brigitte, Fauina, Brat. Schuhe, Dia, Fauina, Nert. Eidirsin, San, Sloakshi. Eidirsin, San, Sloak, Goait. Sieben Patres, siebenmal. Senden Marien durch ihren Sohn. Senden Brigitte durch den Mantel, senden Gott durch seine Kraft zwischen uns und die Zauberschar, zwischen uns und die luftgen Geister. Ende von Die Anbetung der Heiligen Drei Könige von William Butler Yeats. Übersetzt von Friedrich Eckstein. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. www.crowwings.com